Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot das Beste und Schlechteste aus dem Jahr 2019. Und auch dieses Mal, wie üblich eigentlich, traditionell jedes Jahr, der Best-of-Podcast findet immer mit den Tobis statt. Und jetzt muss ich gleich zu Beginn sagen, dass einer der Tobis fehlt. Das liegt nicht daran, dass er verstorben ist oder wir ihn nicht mehr mögen oder irgendwas in der Art, sondern er hat einfach nicht so viele Filme dieses Jahr gesehen und hat sich dementsprechend dann selbst ausgeladen, was ich auch verstehen kann, wenn man dann nur daneben sitzt und ach ja, okay, den habt ihr auch gesehen. Also er wäre einfach Publikum geworden. Das Einzige, wo ich gerne sein Feedback gehabt hätte, wäre zu Detective Pikachu gewesen. Den hätte er, glaube ich, gefeiert in einer flammenden Rede, aber ansonsten dieses Mal nur ein Tobi zu Gast. Der Schönere. Genau, und wir reden eben über das Beste und das Schlechteste aus diesem Jahr. Ich glaube, bei den meisten Sachen werden wir wahrscheinlich gar nicht auch groß spoilern oder so, sondern einfach nur die Filme mal kurz vorstellen und nennen, damit eben Leute, die jetzt viel verpasst haben, so ein paar Tipps kriegen. Wenn wir dann irgendwo doch expliziter drüber reden werden, dann verzeiht es uns. Das kann natürlich schon sein, weil, ich meine, so Avengers Endgame ist halt jetzt irgendwie 8 Monate her, wenn wir über den reden sollten, dann kann es natürlich passieren, dass uns da hier und da mal was rausrutscht. Also wir machen es nicht absichtlich, aber nur für den Fall der Fälle gleich mal so ein Disclaimer, bevor ich da irgendwie Hate kriege. Ja, dementsprechend, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir das ja machen. Wir haben ja eigentlich nie ein System. Nee. Wir nennen irgendwelche Filme vor uns hin. Ich weiß nicht, ob du anfangen willst oder wie viele du hast. Also ich habe mir so eine Top 10 auf jeden Fall mal zusammengestellt. Okay, echt. Also ich habe es nicht so richtig platziert. Ich markiere dann immer nur die absoluten Favoriten, markiere ich mir. Ich sage, okay, das sind so wirklich die allerbesten gewesen. Aber wenn ich irgendeinen, so ein bisschen chronologisch ist bei mir das halt immer, wenn ich so diese Datei halt über das ganze Jahr führe und halt sobald ein Film halt wirklich gut ist, den halt reinschreibe. Das heißt, da automatisch ist das so von Januar bis Dezember grob sortiert. Und den ersten, den ich drin habe, der ist zwar streng genommen 2018, also da wäre er offiziell gelaufen, aber wir haben ihn in Passau erst 19 gekriegt. Gegen den Strom. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Oh, was war das für ein Film? Es war ein Film über eine Umweltaktivistin und die hat sich immer mit so Konzernen angelegt. Die Ach hat immer Gott, so Stromleitungen die lahmgelegt. Ah ja, ich weiß schon noch. Ich fand den irgendwie damals ziemlich cool. Der war sehr weird irgendwie. Und wo hat der gespielt? Der war doch in irgendeinem... In Island, glaube ich, oder so. War es nicht ein isländischer Film? Und genau, Regisseur Benedikt Erlingsson, wenn man den Film sich raussuchen will, weil Gegen den Strom ist vielleicht ein bisschen ein sehr allgemeiner Begriff. Und ich fand den damals irgendwie ganz cool, weil das war auch dieser Film, wo immer die Band... Also der Soundtrack vom Film wurde immer live von der Band eingespielt, die im Hintergrund zu sehen war. Die stand immer an der Straße oder so, ne, wenn ja. Die vorbeigestimmt. Ja. Aber den fand ich halt irgendwie ganz cool, weil es nicht der beste Film des Jahres oder so, aber war schon so das erste 2019, wo ich dachte, okay, ist mal ein bisschen was Eigenes, hat einen eigenen Stil und ja. Fand ich dementsprechend ganz nett. Also ist natürlich auch ewig her, ich habe ihn kaum noch in Erinnerung. Eben habe mir auch extra diese Keywords aufgeschrieben, wie Band spielt live im Film, damit ich das selber noch weiß, weil es einfach zu lange her ist. Wow, nee, hätte ich mich gar nicht mehr daran erinnert. Ja, nee, ich kann mich noch an den Film erinnern, aber ich stehe dem Film eher neutral gegenüber. War kein schlechter Film, aber ich weiß jetzt nicht. Nee, war einfach ganz nett so. Also kann man schon mal gucken, aber war jetzt auch nicht brutal geil oder so. Ja, also das war so mein erster. Und dann habe ich vielleicht als nächstes einen der besseren, für mich besseren Filme. Ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Und zwar Glass tatsächlich. Ich mochte Glass ziemlich gerne. Der war so dumm. Ja, ich weiß schon, wir waren zusammen drin und du hast ihn echt so gar nicht gemocht. Und ich dachte mir so... Also ich fand ihn jetzt nicht so mies. Nee, weißt du, jemand, der Batman wie Superman zerreißt und dann Glas feiert, tut mir leid. Ja, das heißt feiern. Also wie gesagt, er steht auch noch nicht in meinem Regal. Das sagt natürlich auch viel aus. Ich fand halt Split wirklich cool. Ich fand die Idee von Split wirklich cool. Split war richtig cool, ja. Und vielleicht war ich deswegen auch so ein bisschen, sag ich mal, sanfter in der Kritik zu Glass, weil ich mir dachte, okay, ich finde einfach das Konzept und diese Idee cool, mal so ein Superhelden-Franchise zu machen, ohne dieses große Marvel- und DC-Branding mit eigenen Figuren, die er sich halt ausgedacht hat. Und der Film hat auf jeden Fall, wenn man da jetzt genau rangeht, hat er ganz viel Logiklücken und Sachen, die nicht so ganz so plausibel sind. So genau muss man da nicht rangehen. Nee, eh nicht, aber halt so, selbst innerhalb der Welt gibt es natürlich Sachen, die nicht so ganz Sinn machen. Und ich bin der Erste, der sagt, dass der Twist am Ende kompletter Schmarrn ist und viel zu spät kommt und überhaupt nicht gut eingeführt wird über den Verlauf der Geschichte. Also das Ende ist auch das, wo es dann sehr bricht. Aber eben, ich fand das zum Beispiel halt irgendwie nett, dass man am Ende nicht irgend so ein Skybeam hat, so ein Laser, der auf einem Hochhaus steht und dann müssen sie da kämpfen. Sondern das ist so ein bisschen low scale ist und die sind nur auf so einem Parkplatz und darum geht's. Und ich mag halt die Schauspieler gerne. Ich muss sagen, James McAvoy fand ich wieder wirklich cool in dieser Rolle. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Was mich glaube ich, an diesem Film nervt, ist, dass er so ein Potenzial hätte. Und es hätte nicht viel gebraucht, damit der Film wirklich gut wäre. Und was du eben sagst, dass es eben eher so Anti-Superhelden sind, die halt nicht irgendwie hier mit Explosionen und was arbeiten, sondern halt eher alles klein halten. Aber der Film hat einfach so viele dumme Sachen, die kann man einfach nicht verzeihen. Und er ist, will halt dabei auch noch so ernst sein und das irgendwie, der Film funktioniert für mich einfach nicht. Nee, wie gesagt, ich dachte mir auch schon, dass Glass von M. Night Shyamalan, ich nenne jetzt immer die Regisseure dazu, damit man so das vielleicht leichter googeln kann, wenn man das möchte. Also ich war mir schon klar, dass du ihn wahrscheinlich nicht auf deiner Liste haben wirst, deswegen hake ich ihn auch nur kurz ab. Und weiß nicht, ob du irgendwas jetzt hast, was bei dir da jetzt langsam mit reintröpfelt, so, weil das ist bei mir alles so Januar, Februar, glaube ich. Ja, ich kann dir leider nicht sagen, wann welcher Film lief. Aber ich hatte auch eine milde Enttäuschung. Für mich war zum Beispiel Brightburn. Habe ich gar nicht erst geguckt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich weiß, was du meinst. Das ist von James Gunn tatsächlich. Oder ist er nicht, war er nur der Produzent oder so? Irgendeiner von den Gunns war auf jeden Fall Produzent. Aber schon, also, jetzt ich glaube, es war schon James Gunn, ja. Aber ich weiß eben nicht mehr, inwiefern er involviert war. Also ob er tatsächlich Regie gemacht hat oder keine Ahnung. Ja, ich fand, als ich den Trailer halt sah, fand ich den echt richtig cool. Coole Idee mit so einem kleinen, also offensichtlich Superman, der auf der Erde landet und dann... Der Trailer imitiert ja fast sogar den Man of Steel Trailer. Ja, also sind teilweise dieselben Bilder, die man sieht. Ja, geht, glaube ich, einfach um ein Alien-Kind, was da Superkräfte hat. Und Superkräfte hat, aber stellt sich raus, das ist ein böses Kind. Ja. Und es ist halt schade, weil da wird halt auch eben mit diesen Erwartungen so gespielt und dann am Ende läuft es halt in so einen 0815 Horrorfilm hinaus und ja, keine Ahnung. Es ist einfach eine sehr, man kommt sehr leer aus diesem Kinosaal raus, weil man einfach mehr erwartet hätte und einfach nicht das bekommen hat, was man denkt, was dieser Film liefern könnte. Ja, das ist schade. Meiner Meinung nach. Nee, wie gesagt, also mich hat er auch nicht, also schon im Trailer dachte ich mir, gut, dadurch, dass ich an Man of Steel erinnert wurde durch den Trailer, war schon so, wie soll ich mir das jetzt anschauen? Ich bin sicher nicht das Publikum, das dieser Film ansprechen will. Und dann ist ja, Elizabeth Banks spielt die Mutter, also es ist auch namhaft besetzt und schon James Gunn hat in irgendeiner Form entweder produziert oder tatsächlich sogar Regie geführt. Also war jetzt nicht komplett ein No-Name-Film. Aber ja, irgendwie, also ich glaube, das Konzept würde ich auch cool finden. Also so wie man ja jetzt auch mittlerweile bei Marvel anfängt, scheinbar für Disney Plus da irgendwelche alternativen Universen zu erforschen. So, was wäre, wenn nicht Tony Stark Iron Man geworden wäre, sondern Pepper Potts oder so. Und so ein bisschen hat sich das angefühlt, wie so eine Alternativversion. Was wäre, wenn Clark Kent auf die Erde gekommen wäre, also hier Superman, aber dann doch ein Arschloch wäre. Also so, was wäre, wenn, die Idee ist cool. Es sah für mich halt ein bisschen zu klassisch nach einem, es sah aus ein bisschen nach so einem Standard-Horrorfilm irgendwie. Ja, das ist es dann auch geworden. Ja. Also mit sehr, sehr viel Jumpscares. Und es ist dann so ein kleiner Annabelle-Verschnitt geworden. Allerdings mit einer relativ coolen Gore-Szene einfach mal so zwischendrin. Das muss man ihnen lassen. Die Effekte waren schon cool. Aber was ich wirklich, wirklich gut fand dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, ich mochte Vice von Adam McKay sehr, sehr gern. Habe ich nicht gesehen. Den, also kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Ich finde generell, Adam McKay macht einfach coole Filme. Ich mag sogar seine albernen, dummen Komödien sehr, sehr gern. Hm. Ich glaube, ich habe letztes oder vorletztes Jahr, nee, das ist schon 3 Jahre her, glaube ich, The Big Short, ja, auch von ihm mochte ich auch richtig, richtig gern. Und ich meine, klar, zu dem Film ist, glaube ich, genug gesagt worden, weil er eben bei den Oscars auch nominiert war. Und Christian Bale natürlich wie immer super gut in dem Film ist, der Film auch wirklich lustig ist. Sam Rockwell spielt einen großartigen George W. Bush, weil er spielt den so richtig scheiße dumm. Also es war sehr, sehr unterhaltsam. Und nur an der Stelle kurz erwähnen, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm des Jahres, aber hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hat mich zum Lachen gebracht. Aber hat eben auch trotzdem diese, was er halt gut hinkriegt, finde ich, ist, dass er schon ernste Botschaften mit reinbringt und auch ganz klares politisches Kommentar abgibt. Aber ohne das immer so ein bisschen wie Michael Moore, der das dann so, da wird es dann so schwer und so. Da fehlt manchmal die Leichtigkeit bei einem schweren Thema. Und das kriegt Adam McKay halt einfach super gut hin, dass er teilweise durch die Art, wie er den Film erzählt, dass Christian Bale letzten Endes sogar mit der Kamera redet. Es gibt einen Fake-Abspann im Film, das finde ich super gut. So nach einer Hälfte des Films erzählt er einfach so, ja, und dann hat hier Dick Cheney friedlich mit seiner Frau und seinen Kindern weitergelebt. Und das ist das Ende der Geschichte. Und dann fängt so ein Abspann an zu laufen. Und dann so, ja gut, nee, natürlich war es nicht so. Also eigentlich wurde alles viel, viel schlimmer dann. Und eben mit diesen ganzen Mitteln, er spielt da halt so rum. Es fühlt sich irgendwie, ja wirklich wie so ein Spielplatz an, wo jemand noch so richtig rumprobiert und einfach guckt, was passt gerade, was ist gerade, was lockert die Szene auf, was macht die Szene irgendwie spannender und so. Und das, ja, hat für mich gut funktioniert. Aber dann, dementsprechend, wenn du nicht gesehen hast, ich glaube, die nächsten haben wir beide gesehen. The Favourite von Yorgos Lanthimos. Ja. Der ist im Februar oder so gewesen, das ist immer auch ewig her. Und war ja bei den Oscars auch schon komplett behandelt. Also gibt es auch, glaube ich, genug Informationen zu dem Film. Ist jetzt nicht ein Geheimtipp von uns oder so. Aber war halt schon cool. Also hat mir schon wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ja, stimmt. Vor allem dieser Schlussshot. Also ich will ihn jetzt nicht spoilern, aber das war, finde ich, einer der coolsten Endshots, den es jemals bisher gegeben hat. Nee, das ist auch kein Film, den man groß spoilern kann, weil es geht um, also ich habe ja eine Review dazu gemacht, die kann man sich anhören, wenn man das dann expliziter wissen will, worum es geht. Aber ja, also Yorgos Lanthimos ist für mich halt generell ein Regisseur, den man im Auge behalten muss. Ja. Der macht wirklich interessante, weirde Filme. Wir machen jetzt demnächst ja auch noch eine Folge zu den besten Filmen des Jahrzehnts. Das kann man hier mal anteasern. Und ich sag mal, so viel Yorgos Lanthimos wird dort Thema sein. Also der macht wirklich sehr interessante Sachen und auch auf eine ganz eigene Art und Weise. Und ich finde es immer wieder interessant, dass nach so vielen Jahren und so vielen Filmen, die man schon gesehen hat, immer noch Leute gibt, die irgendwas machen, wo man sagt, okay, das habe ich so noch nie gesehen und das ist so ein bisschen eigen. Und ja, tolle Schauspieler und alles. Also war schon zu Recht auch ein Film, der viele Oscar-Nominierungen hatte oder im Gespräch war. Ich glaube, sie hat tatsächlich gewonnen. Ne? Olivia Colman hat, glaube ich... Beste Schauspielerin? Genau, die hat, glaube ich, beste Schauspielerin für die Königin die Rolle. Obwohl ich verwirrt war, dass sie die Hauptdarstellerin war. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich fand, sie war die eindeutigste Nebendarstellerin. Ja. Das, glaube ich, habe ich auch in der Review angesprochen, weil Rachel Weisz und Emma Stone schon eindeutig sich das irgendwie geteilt haben. Die waren halt die Favorites. Also, genau, eben. Ja, merkwürdig. Ja, ich weiß nicht, was du so hast. Ich kann das hier einfach so runterrattern. Also ich kann hier mal jetzt einfach mal meine Nummer 10 von meiner Top-Liste sagen. Und zwar Joker. Habe ich auch unter den besseren Filmen des Jahres, aber eben habe ihn auch nicht als das Highlight des Jahres. Also nein. Also ich mochte den Film sehr gerne. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich fand es richtig cool. Ich mochte die Musik, ich mochte die Atmosphäre, ich mochte die schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix. Ich weiß nicht, Joaquin, keine Ahnung. Ja, also. Wer weiß. Warum dieser Film jetzt allerdings so gehyped wird, also 11 Nominierungen bei den Oscars. Ja, 11 Nominierungen, das ist halt auf Herr der Ringe-Niveau. Ja, also halt, ich meine, das ist ein guter Film, ja. Aber der hat auch sicherlich seine Schwächen und also dieser Hype dann über 1 Milliarde, also ich meine, ich finde es schön, dass so ein Film mal über 1 Milliarde kommt. Schon, das hat mich auch gefreut, grundsätzlich, aber nicht natürlich die News auch wieder gleich, wir machen eine Fortsetzung eventuell und so. Ja. Das war schon wieder so, oh Mann. Ne. Ja. Alles bisschen Freude, was ich empfunden habe für den Film, wurde mir gleich wieder von dem Studio genommen. Ja, genau. Also warum? Ich fand auch, also was mich gestört hat an dem Film, war ein bisschen diese Batman-Einschübe. Ja, die haben sich einfach erzwungen angefühlt. Genau, auch dieses Ende dann, wo man dann unbedingt noch sehen muss, wie Batmans Eltern stehen. Vor allem auch so eine Szene, die wir beerdigen können. Wir müssen nicht mehr sehen, wie Batman steht. Kein Fan von dieser Szene, ne? Nee, also wirklich so oft. Ich hab witzigerweise damals, glaube ich, durchgezählt, wie oft ich das jetzt schon gesehen habe, nur auf der Filmleinwand. Jetzt, ich nehme mich noch Zeichentrick raus und so. Aber wir sehen das auf jeden Fall bei Tim Burton. Ich glaube, Joel Schumacher dreht auch mal nochmal seine eigene Version von diesem Rückblick. Logischerweise bei Batman Begins haben wir es dann wieder. Dann haben wir es in Batman vs. Superman. Und jetzt nochmal, das sind halt so 5, 6 Mal, habe ich das jetzt gesehen. Das ist wie bei Spider-Man. Ich muss nicht mehr diesen Spinnenbiss sehen. Es ist für mich okay, ich habe es verstanden. Es ist offiziell Common Knowledge. Es wissen jetzt alle. Ja. Aber wie gesagt, ja, ähnlich wie du habe ich da auch so ein bisschen dieses Hipster-Syndrom jetzt gerade mit Joker entwickelt. Das ist mich einfach nervt, wenn so Sachen so overhyped werden. Vor allem dem wird er, finde ich, halt dann doch nicht gerecht. Und 11 Nominierungen ist auch immer so, keine Ahnung, der beste Film aller Zeiten oder was soll das heißen. Und die Oscars haben eh immer das Problem, dass sie nicht die ganze Filmlandschaft abbilden und immer sich sehr reduzieren. Und das ist an der Stelle halt besonders unnötig. Weil klar ist der Soundtrack gut und sicher ist auch irgendwie Kostüm toll und so. Aber es gab halt einen Haufen andere Filme auch noch dieses Jahr. Und wenn man dann immer alles so auf diesen einen fokussiert, ich glaube, sie müssen das immer damit rechtfertigen, wenn sie dann den Film als besten Film nominieren. Und dann denken sie sich immer, ja, dann muss der ja auch noch ganz viele andere Nominierungen haben, sonst kann das ja nicht sein. Ja. Und ich denke, nee, Film kann ja für das, was er sein wollte und was er potenziell hätte sein können, war er ja auch wirklich gut und er war wirklich was anderes in dieser Comic-Buchlandschaft und hat ein bisschen was riskiert. Und es ist halt richtig stark aufgegangen und es freut mich für alle Beteiligten, ist super toll. Aber so, calm it down. So, es ist ein netter Film, ja, aber also eben, dann guckt euch mal Taxi Driver und so an und dann, genau, das um das mal zu relativieren einfach so. Eben, halt, wenn man Taxi Driver sieht, ist anscheinend, also offensichtlich ist das die große Vorlage dieses Films. Ja. Dann weiß man eben erst, woher dieser Film eigentlich kommt. Ja. Und dann merkt man, wie relativ unoriginell er dann in seiner Story ist. Ja, oder auch manche Sachen, so dieses, nicht, wie man das dann alles nennt, in seinem Kopf und so Geschichten, das ist halt, ist jetzt nicht neu oder so. Ja. Das mag schon gut genutzt sein in dem Film, absolut. Aber wie gesagt, also er hat jetzt nicht gerade bahnbrechend was Neues erfunden und das muss ein Film für mich eigentlich tun, wenn er dann so einen Hype erfährt. Also dann muss ich wirklich das Gefühl haben, so wie bei Inception. Das war wirklich ein Film, der hat so viel neu gemacht und definiert und wirklich, ja keine Ahnung, prägt bis heute irgendwie die Filmtrailer mit seinem eben. Und das ist dann so ein Film, wo ich sage, okay, the Hype is real und ich verstehe es. Mhm. Bei dem war es halt so, cooler Film, aber eben wie mit allen Sachen, so gerade das Internet, so dann flippen wir mal alle aus und dann gibt es 700.000 Memes und man muss ja, alles. Sobald ein Film vermemt wird, ja, ist er für mich durch. Voll, also, dann nervt es mich auch relativ schnell. Ja. So, ja, okay, ich brauche jetzt nicht 700 Joker-Memes von dieser Treppe. Okay, Leute, es passt jetzt. Ja. Aber wie gesagt, schlecht war er nicht und ich muss sagen, ich war großer Skeptiker vorher, weil der Regisseur eben sonst die Hangover-Filme gemacht hat und so Zeug. Todd Phillips und ich halt gar nicht gedacht habe, dass das was werden kann, trotz Joaquin Phoenix. Ja. Dachte ich, oh Gott, das wird ganz, ganz übel. Vor allem, weil man ja sagen muss, wenn man die anderen DC-Filme vorher anguckt, die halt alle so Shared Universe und alles hängt so zusammen und auch die ja vom Ton sehr unterschiedlich sind. So Aquaman fühlt sich ganz anders an als Suicide Squad. Das passt alles nicht so richtig zusammen. Und ich hatte halt Angst, dass sie es hart versuchen, da rein zu branden und da rein zu integrieren. Und dass sie das nicht gemacht haben, war halt, finde ich, ein cooler Move einfach. Das war einfach gut, dass das Studio sich das getraut hat. In der Zeit, wo halt eben im selben Jahr, wo halt Avengers Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden ist. Also. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass sie den The Batman in den gleichen Universum wie Joker legen und das dann zusammenführen. Und ich finde, warum kann man nicht einfach mal Filme machen, die für sich widerstehen? Ich meine, das ist ja ganz schön so. Einfach einen Film. Einfach ein Film. Ein Film, Punkt. Der ist gut und Punkt. Und auch dieses, brauchen wir jetzt eine Fortsetzung? Ja, was genau sollen wir jetzt erzählen? Eben. Und was sollen wir jetzt auch mit diesem Joker erzählen? Das Interessante war halt sein Ursprung in dem Fall. Ja. Mich interessiert jetzt nicht, wie der eine Bank ausraubt. So. Das wäre dann, also Joker 2 wäre dann einfach nur, wie er der Superbösewicht ist. Ja, genau, eben. Also das hatten wir halt auch schon. Ja, also ich meine, ich will sie nicht absprechen. Vielleicht kommen sie auf die kreativste, tollste Idee, aber ich kann es mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen bei dem, was wir gesehen haben. Das wirkte wirklich geschlossen und in sich fokussiert und fertig. Das war's. Das war ein One-Hit-Wonder in dem Fall und das passt so. Und es muss nicht alles zwangsläufig ein Franchise werden. Das nervt so. Ja, bin derselben Meinung. Ja. Ja, gesagt, also fand ich auch nicht schlecht oder so, deswegen, aber ja, der Hype ist immer ein bisschen unverhältnismäßig. Ich habe hier die Avengers Endgame auch stehen, also von Anthony und Joe Russo, ich habe dazu einen Podcast gemacht. Ich finde, es war ein würdiger Abschluss, sie haben es wirklich gut hingekriegt, gemessen an der Menge an Filmen, die vorher kamen und gerade wenn man guckt, wie andere Franchises so die Landung ein bisschen verkacken, siehe Star Wars The Rise of Skywalker, wo alles ziemlich am Ende irgendwie so ein Stück Kacke, das in den Ventilator fliegt und platsch. So albern alles. Ja, eben. Und dafür muss man echt sagen, also für den Druck, den das popkulturell hatte, kann man das schon noch mal kurz loben, dass es wirklich gut geworden ist und gut funktioniert hat. Auch nicht für mich ein Film, der irgendwie in 40 Jahren noch für mich die große Bedeutung hat. Er hat viel kinolandschaftlich geprägt, dieses ganze Franchise. Hat natürlich viel bewegt. Aber der Film als solches jetzt mal ist gut gemacht, aber halt jetzt auch nicht. Ich habe den tatsächlich auch nur einmal gesehen. Ich auch, ich habe den auch voll gereicht. Also Infinity War habe ich öfters geguckt, weil der einfach sehr... Den fand ich auch besser. Der war viel besser. Ja, fand ich auch. Infinity War war einfach dadurch mutiger, weil der halt, also allein schon, weil mein Marvel-Film nicht gut ausging, war so, okay, cool. War, jetzt habt ihr mich tatsächlich mal überrascht, weil das tun sie eigentlich nie, die Marvel-Filme. Es ist immer klar, wo das am Ende hingeht und ja, vielleicht darf irgendeine Mentorfigur sterben auf dem Weg, aber im Grunde ist immer klar, dass alles gut ausgeht. Und Infinity War war ja... Er war auch einfach runder, ich weiß nicht. Der war einfach von Anfang bis Ende unterhaltsam. Endgame war halt mit diesen ganzen Zeitreisen. Ja. Ich weiß nicht, und die Logik hat, also ich finde halt, sobald Zeitreisen eingeführt wird, ist meistens vorbei für mich. Also, deswegen würde ich auch das als Ende für mich definieren und ich frage mich, wie die das jetzt noch, weil klar, es ist jetzt noch nicht tot, das ganze Marvel-Zeug, aber ob das jetzt noch so in 15 Jahren die Bedeutung hat, also die neuen Sachen meine ich, weil eben durch dieses, wenn du einmal anfängst mit Zeitreise, wird alles abgeschwächt, weil egal wer jetzt in Zukunft drauf geht oder was auch immer, die kannst du jetzt alle immer zurückholen. Das war bei Harry Potter schon ein Problem. Ja, genau. So. Warum? Also klar, sie konnten nicht anders an der Stelle oder sie hätten schon gekonnt, aber nicht in der heutigen Zeit. Du kannst nicht Spider-Man sterben lassen. Er muss irgendwie wiederkommen. Man braucht ja das Franchise. Eben, genau. Dementsprechend konnten sie es halt nicht durchziehen. Aber wie hätte ich das gefeiert? Das wäre unscheiße, das wäre einfach aus Prinzip mein Film des Jahres geworden, wenn sie es durchgezogen hätten und einfach so die Hälfte von diesen Figuren tot ist. So, das wäre, wow, so spielt man mit dem Publikum. Aber das stimmt, natürlich machen sie das nicht. Ein Film, den ich hier auch noch stehen habe, ist Systemsprenger. Ich weiß nicht, wie weit der oben bei dir ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht hier irgendwie... Das ist leider meine Nummer 1 jetzt. Was? Oh nein, tut mir leid. Oh Gott, das tut mir leid. Von Nora Winkscheid. Ich muss mir den Namen auch extra rausschreiben, weil ich die nicht kenne, die Dame. Das war jetzt überhaupt nicht meine Absicht, dass ich den jetzt mal weggreife. Aber dann lasse ich dich jetzt auch reden. Dann feier mal ab, weil ich habe dazu keinen Podcast gemacht. Die Leute wissen nicht, was das ist. Also, und, Systemsprenger ist die Geschichte von Benny, glaube 9-jährigen Mädchen. Ja, so. Irgendwie so, 19. Blond. Sehr hyperaktiv und aggressiv. Und sie wird quasi von Einrichtung zu Einrichtung geschickt, weil ihre Mutter nicht mit ihr klarkommt. mit ihren Ausbrüchen und ihren Kindheitstraumata, die sie offensichtlich hat. Und Systemsprenger ist auch ein Begriff für eben solche Kinder, die nirgendwo einen Platz finden, weil niemand schafft. Das System kann nicht damit umgehen. Genau, und deswegen sprengen sie das System, deswegen Systemsprenger. Und es ist eine sehr, sehr authentische Film, würde ich sagen. Also es fühlt sich unfassbar echt an. Ja. Der Film gibt niemandem die Schuld für irgendwas, sondern er zeigt einfach, wie es ist, wie alle langsam dran verzweifeln und einfach kaputt gehen an dem Ganzen. Aber trotzdem ist der Film auch so schön und so, so aufputschend, vor allem das Ende. Und es ist einfach, weiß ich nicht, ein wunderschöner, zutiefst trauriger, schöner deutscher Film. Ich weiß nicht. Ist vor allem, muss man hier wirklich mal eine Lanze brechen. Ich habe das immer wieder mit Leuten die Diskussion, die sagen, ja, also deutsche Filme gibt es ja leider keine guten. Und das ist eben das große Beispiel da. Ja, es gibt keinen, also der deutsche Mainstream-Film ist das Problem. Und das, was wir da kriegen, sind halt die Standard-Elias-Mbarek-Komödien und Til Schweiger und das ganze Zeug. Ist zu Genüge auch durchgekaut worden, was ich davon halte oder was wir, glaube ich, alle davon halten. Aber wenn man, es gibt gute deutsche Filme, man muss ein bisschen suchen. Man kann nicht erwarten, dass das um die Ecke fliegt, an jeder Bushaltestelle ein Poster davon findet. Systemsprenger, ich habe ja auch zwei andere Filme, die ich da direkt mit reinnehmen will. Weil ich hatte lustigerweise, in diesem Jahr hatte ich einmal so ein Vote gemacht, wo Leute wählen konnten, ob sie eine Review zu Game of Thrones wollen oder zu einem deutschsprachigen Geheimtipp. Die Leute haben sich für Game of Thrones entschieden. Dein Pech. Aber genau, dementsprechend werde ich das jetzt aber natürlich nachreichen, viele Monate später. Und zwar habe ich hier zwei andere Filme, die ich da unbedingt auch noch mit nennen will. Und zwar Es gilt das gesprochene Wort. Mhm. War auch ein richtig starker Film und einer wirklich meiner Favoriten des Jahres tatsächlich. Das schönste Paar. Fand ich den habe ich leider nicht gesehen. Wirklich, wirklich, wirklich empfehlenswert. Und alle drei Filme zeigen halt, finde ich, das, was sie gemeinsam haben, ist die Stärke des deutschen Films. Und zwar kleinere, persönlichere Geschichten. Ja. Nicht fokussiert auf irgendwie das große Ganze und Riesenensemble. Und es geht um irgendwelche epischen Mega-Verschwörungen oder Actionfilme. Na, dann hatten wir doch auch so einen, oder? Hatten wir doch auch so einen deutschen Film mit dem Bundesnachrichtendienst, wo er... Ja, dann, genau, ja. Ich weiß nicht, wie hieß der nochmal, was kommt jetzt auch nicht mehr drauf. Ja. Der vielleicht jetzt nicht mies war oder so, aber halt, da fallen halt dann natürlich die Schwächen unserer Filmindustrie auf, dass wir halt nicht dafür gemacht sind. Ich merke es auch immer, wenn ein deutsches kleineres Studio einen Animationsfilm macht für Kinder und du siehst halt einfach, es ist nicht auf dem technischen Niveau von Pixar. Und ich sage nicht, dass man deswegen nichts versuchen soll, aber nur für alle die, die eben glauben, in Deutschland gibt es nur Kackfilme. Alle drei, also wirklich Systemsprenger, das schönste Paar, und Es gilt das gesprochene Wort, sind richtig starke Filme. Es gilt das gesprochene Wort geht um eine Frau, die im Urlaub ist, ich glaube Türkei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mit ihrem Liebhaber da, und dann lernt sie plötzlich dort jemanden kennen, mehr zufällig, einen jungen Mann, der eben am Kellnern ist, in so einem Restaurant, wo es so ein bisschen dazugehört, dass man sich als Kellner ein bisschen prostituiert und so an die dicken, weißen Touri-Frauen aus Deutschland ranwirft. Und er ist ziemlich verzweifelt und merkt echt, wie scheiße sein Leben ist. Und ja, letzten Endes nimmt sie ihn mit nach Deutschland, also er bittet sie drum und sie führen eine Scheinehe und so. Und der Film ist so intensiv und ehrlich, was du mit Systemsprenger auch sagst, der Film gibt niemandem am Ende die Schuld, wenn irgendwas da auch, weil das geht auch hier teilweise auch schief und so. Und ich finde nicht, dass einer von beiden, weder sie noch er, da wirklich Schuld hat, sondern man merkt dann plötzlich einfach so, der Background von Menschen ist super entscheidend, so wie bei Systemsprenger für Benny einfach. Die kommt einfach aus einem schwierigen Umfeld und hat nicht gelernt, damit umzugehen und hat vielleicht auch einfach psychisch tatsächlich einfach Probleme. Und es versuchen so viele Menschen, das hinzukriegen. Und auch Benny fühlt sich ja zwischendurch sicher und gut. Aber es ist halt so fragil manchmal, solche Sachen kann man einfach nicht ändern. Ja. Und also das war eins am Systemsprenger, eins der krassen Sachen, die ich fand. Man hofft ja bei solchen Filmen immer auf ein Happy End. Ja. Und man denkt so, es gibt so diese Stellen, wo man eben denkt so, also man weiß ganz genau, es wird nicht gut gehen, aber man hofft so sehr und dann geht es natürlich nicht gut. Und der Film zieht einem mehrmals den Boden unter den Füßen weg und macht das aber nie auf eine Effekthascherei-Art oder so, sondern es fühlt sich immer natürlich auch an und man versteht auch, dass diese Konsequenzen sein müssen, aber man hofft es immer so ein bisschen. Man ist, glaube ich, durch den Hollywood-Film denkt man immer, ach, vielleicht geht ja alles, vielleicht passt das ja auch jetzt so, aber nein, natürlich passt es nicht und es kann so nicht funktionieren. Und da eben als letztes in dieser Trilogie, sage ich mal, der deutschen Filme dieses Jahr, eben das schönste Paar, was mein Favorite von den drei tatsächlich ist, geht um ein Pärchen, was eben, ich glaube, auf Mallorca oder so im Urlaub ist, eben so zurückgezogen in so einem kleinen Häuschen da Urlaub macht und dann kommen Jugendliche, deutsche Jugendliche tatsächlich, brechen in ihre Wohnung da ein und die Frau wird vergewaltigt. Und es ist alles sehr, also sie sehen auch die Gesichter der Täter Und eben werden aber nicht getötet oder so, sondern sie wird vergewaltigt und dann fliehen die Jugendlichen. Und so ein Jahr später oder so in Deutschland, alles ist halt, also die haben, man merkt richtig, dieses Pärchen hat in der Zwischenzeit daran gearbeitet, versucht damit zu leben, damit klarzukommen. Und dann trifft der Mann von dem Pärchen, trifft einen dieser Jungs in einer Dönerbude. Und so geht der Film eigentlich dann erst richtig los. Und dann ist eben so die Frage, was mache ich jetzt? Ich kann nichts mehr beweisen, die haben keine DNA-Samples oder sowas damals dann abgegeben. Es gibt keine Möglichkeit mehr, den festzunageln auf diese Tat. Aber lasse ich den damit jetzt dann davonkommen? Oder was mache ich jetzt als Mensch? Wie lebe ich jetzt weiter damit, wenn ich diese Täter tatsächlich finde? Weil vorher war es so dieses, das waren drei anonyme Jungs und man konnte das psychologisch verarbeiten. Aber was, wenn die dir über den Weg laufen? Und der Film ist halt anders als so ein Tarantino-Rache-Thriller dann, wo es dann richtig krass hergeht und so. Sondern es ist halt wirklich super intensiv und es ist wirklich auch wieder eine komplexe Studie von Menschen, weil sogar diese Jugendlichen, vor allem der Vergewaltiger von den drei, selbst der bekommt irgendwo eine komplexe Persönlichkeit teilweise zugeschrieben. Und das ist halt was, das siehst du halt oft in Hollywood-Filmen nicht, sondern da gibt es halt klar Gut und Böse. Mhm. Und natürlich ist er der Böse, will ich überhaupt nicht relativieren. Also das, was er getan hat, ist nicht zu entschuldigen. Aber selbst der wird zu einer Person und wird zu einer komplexen Persönlichkeit. Und das ist eben was man so super selten kriegt. Und das kann der deutsche Film einfach wirklich gut, kleine soziale Dramen darzustellen und zu zeigen, was da vor sich geht. Und eben, Leute, alle drei Filme, würde ich sagen, sollte man echt schauen, dass man die kriegt. Also, die landen ja trotzdem auch auf Streaming-Plattformen oder leiht sie euch aus, kauft sie auf DVD oder Blu-ray, weil sie es alle wert sind und Systemsprenger eben auch wirklich, wirklich stark war. Ja. Also, auch dieses Kind, unglaublich stark gespielt. Also, es ist ja auch immer sowas, so ein 8-9-Jährige, wenn das dann spielen soll. Die kommt jetzt demnächst in einem Film mit Tom Hanks. Echt? Okay, ja, dann ist sie ja richtig durchgestartet. Krass. Nee, also wirklich alle stark. Genau, bei Systemsprenger habe ich schon gesagt, Nora Wingscheid. Wo habe ich die anderen? Das schönste Paar war von Sven Tadicken, wenn man den sucht. Und es gilt das gesprochene Wort. Habe ich mir prompt nicht den Regisseur dazu geschrieben, weil die Regisseurin, Mist. Aber das findet man dann schon. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig. Aber ja, hier, das war mein großes Kapitel auf jeden Fall für den deutschen Film, der wirklich stark war. Außer du hast da noch was hinzuzufügen. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen was dazufügen. Und zwar, der ist jetzt nicht irgendwie bei meiner Top-Liste dabei, aber damals, als ich ihn gesehen habe, bin ich doch sehr schockiert aus dem Kino rausgegangen und war auch für eine Woche echt damit beschäftigt, und zwar Der goldene Handschuh. Oh ja, stimmt, ja, den habe ich bei meinen auch Honorable Mentions, sage ich mal, auch nicht unter meinen Favorites des Jahres, aber das war ein intensiver Film. Ja, also ich habe vorher nicht das Buch gekannt und auch nicht gelesen, ich habe erst diesen Film gesehen und ich bin aus diesem Film raus und ich war erschüttert, wie frauenverachtend oder wie menschenverachtend dieser Fritz Honka mit diesem Film dargestellt wird und mit welcher Brutalität er seine Morde begeht. Also ich war wirklich, das war... Das Buch ist da auch ähnlich hart. Ich bin jemand, der ja selten liest. Ja, eben. Und ich hatte witzigerweise das Buch ein Jahr vorher gelesen oder so. Und das Buch schafft es für mich natürlich deutlich komplexer, diese Umstände darzustellen, sein soziales Umfeld. Aber also auch die Schauspieler, unglaublich. Also das ist wirklich, du bist ja an manchen Stellen nicht sicher, wie sie es überhaupt machen, ohne dass jemand wirklich gerade misshandelt wird. Ja. Also spätestens am Ende mit dieser... die von Stromberg. Genau, eben, das ist was gemeint, wenn die von Stromberg sagt, das ist eine tolle Schauspielerin. Die spielt eben die Erika Burstedt bei Stromberg. Genau. Und die spielt eben auch eine ganz heruntergekommene Persönlichkeit, die dann bei ihm Zuflucht findet. Und wie der dann die versucht zu töten und wie das abläuft und... Es ist so heftig einfach und keine Ahnung, wie das am Set sein muss, wie die auch aus diesen Rollen nachts rausgehen, weil also das ist richtig. Alles in einem Take oder so sieht es zumindest aus. Nee, das ist wirklich ein ganz langes Take am Ende, glaube ich, 2-3 Minuten oder so. Also ich finde auch, also jeder in diesem Film ist einfach so heruntergekommen. Also wenn man den Film schaut, der Siff trieft aus der Leinwand raus. Ich finde wirklich, man riecht es fast. Diese Wohnung riecht man fast, in der er lebt. Boah. Und also ja, echt auch ein krasser Film, eben habe ich auch hier stehen, also als einer, den ich stark fand. Was sag ich mir auch wieder, brutal, abartig und trotzdem faszinierend. Ja. Eben wie man so Hass und diesen Wahnsinn darstellt von ihm. Ja. Weil das ist natürlich völlig blind und ungelenk. Und er ist halt einfach geistig minder bemittelt, der Kerl. Und eben auch dieses, wie der auch diese Spur von Hoffnung bekommt mit diesem Job und sich da so fängt, in Anführungszeichen. Und du merkst, der ist überhaupt nicht lebensfähig. Der ist ein kompletter Psychopath oder Soziopath. Und eben, also... Im Film bekommt auch keine Hintergrundgeschichte, oder? Das ist ein bisschen das Problem eben. Das ist das, im Buch wird es komplexer behandelt. Also eben zum einen, dass sein Vater im KZ war und solche Sachen. Und dass der halt einfach auch also die Kindheit von solchen Menschen ist halt schon interessant und relevant. Ja. Und die wird halt ausgeklammert. Und ich glaube, dadurch, dass ich das Buch vorher kannte, war für mich der Film dann irgendwie wie so ein... ja, wie so ein Companion-Piece, das hat also dazugehört, weil ich halt schon wusste, was ich noch wissen muss. Aber eben der Film alleine macht es natürlich ein bisschen zu simpel, auch die Umstände aus seinem Umfeld, finde ich, wird dann mir zu arg komödiantisch reduziert. Diese Leute in dieser Kneipe sind teilweise so Jokes. Zusammenschnitt und, eben, und dann haben die alle so komische Namen, die Kerle, und das ist natürlich schon auch witzig und ist auch okay, dass es ein bisschen lustig ist, aber die Tragik und so wird da manchmal ein bisschen außen vor gelassen. Ja. Bei mir war es eben andersrum. Ich habe erst den Film gesehen und dann habe ich mir das Hörbuch angehört. Mhm. Übrigens absolut empfehlenswert, das Hörbuch anzuhören. Von wem wird das gelesen? Von ihm selber, wie heißt er nochmal? Heinz Strunk. Genau. Ja. Also liest das selber, wirklich fabelhaft, lohnt sich wirklich anzuhören. Ja, ich fand das Buch schon so heftig. Also, wenn man es hört, dann kommt dieser Witz ein bisschen mehr durch, glaube ich. Und also ja, auch die Art, wie er es geschrieben hat, ist ja fast manchmal degeneriert so. Also die Sätze und so. Also ähnlich wie, das habe ich, glaube ich, nur bisher mit dem Buch American Psycho so gehabt, dass der mich so in die Welt seiner Figur einführt durch den Schreibstil. Also dass ich wirklich ohne das, was er beschreibt, sondern wie er das wirklich grammatikalisch zu Papier bringt, dadurch ein Gefühl für diese Welt kriege. Und das kann der Film natürlich auch nicht komplett übersetzen. Ich finde, er versucht es und er kriegt es auch ganz gut hin. Aber es geht natürlich nur begrenzt. Also ja, aber hatte ich auch stehen als einen der stärkeren Filme des Jahres, die ich aber jetzt nicht, ja, kann nicht in die Top 10 packen würde, aber war schon ein guter Film. Ich hätte noch zwei deutsche Dokumentationen, die in meiner Top 10 drin wären. Mhm. Und zwar teilen sie sich den Platz 9, wobei der eine ist ein österreichischer Film, aber ein deutschsprachiger Film. Und zwar hätte ich einmal Kleine Germanen. Habe ich nicht gesehen. Ja, hätte ich gerne. Also der ist momentan, glaube ich, auch auf der Arte Mediathek. Mhm. Sonst, glaube ich, ist er auch immer auf YouTube zu finden. Da geht es um ein Kind, das quasi unter Nazis groß geworden ist. Also nicht während des Zweiten Weltkriegs, sondern mit Eltern, die eben Nazis waren. Und eben dann am Ende ausbrechen will. Und sie erzählt so ihre Geschichte durch gezeichnete Passagen eben und Aufnahmen von irgendwelchen Hitler-Jugendcamps, die momentan ja immer noch in Deutschland stattfinden. Unfassbar erschütternder Film, dass sowas eigentlich immer noch sein kann oder sein darf. Und es erzählt auch, was das Gedankengut der Eltern eigentlich mit einem Menschen macht irgendwann. Also sie, die Hauptdarstellerin, also die Hauptperson, um die es eben geht, die Erzählerin, sie kommt auch nicht ohne Fleck weg. Also sie war der größte Teil ihres Lebens war sie selber Nazi, bis sie halt gemerkt hat, scheiße, es geht so nicht mehr, ich muss hier raus. Was dann auch nicht so gute Folgen für sie hat. Aber wirklich unglaublich wichtiger Film und den sollten mehr Leute sehen. Wie gesagt, Arte Mediathek oder ich glaube auf YouTube findet man auch den ganzen Film. Ja. Absolut sehenswert. Also wir hatten ja die Werbung auch bei uns im Kino, mehrmals laufen, den Trailer. Kleine Anekdote dazu. wir hatten den Trailer dazu in der Vorschau vor einem Film, in dem kleinen Scharfrichter-Kino. Mhm. Ich erinnere mich an die Story. Für den Film, der da lief, kam mir mein älteres Ehepaar hinein. Unser älterer Mann, der hat, glaube ich, nicht mehr so gut gesehen und auch nicht mehr so gut gehört. Ich weiß nicht, warum er dann im Kino war. Na gut. Auf jeden Fall, nach dem Film kommt dieser ältere Herr zu mir und fragt mich, ob wir denn im Vorspann einen NPD-Wahlwerbespot gezeigt haben. Ich war erstmal sehr verwirrt, bis mir eingefallen ist, dass wir den Trailer zu Kleine Gemahn eben gezeigt haben. Und dann habe ich ihm versichert, dass sowas im Scharfrichter-Kino sicherlich nicht läuft. Ja, wie krass. Und er hat ja wirklich fast gar nichts mehr wahrgenommen, wenn er das nicht unterscheiden kann, ob das eine Werbung ist oder eine Doku oder was auch immer. Der Film, den sie geguckt haben, der hatte auch viele Untertitel, weil italienische Interviews und so weiter. Und er meinte, ja, schade, er hat halt nichts gesehen, weil er kann ja nichts mehr sehen. Er dachte, er kann vielleicht ein bisschen hören, aber Italienisch kann er auch nicht. Heftig, deswegen war es nicht so geil für ihn. Aber. Oh ja, okay. Ja, aber das natürlich. NPD-Wahlwerbespot, easy going, klar. Ja. Direkt neben dem linken Kabarett. Aber ich fand es gut, dass er zumindest nachgefragt hat. Ja, stimmt. Er hätte es ja einfach so für sich behalten können und dann denken. Jetzt stell dir vor, er hat positives Feedback bekommen. Ist doch schön, dass mal jemand das wieder anspricht. Ne? Würde man ja wohl noch sagen dürfen. Oh Gott, dann ist auch gleich. Ja, also ich kann auch mal ein paar Sachen nennen, die ich eben nicht unter den besten Filmen des Jahres habe, aber die ich schon kurz nennen wollte, weil sie zumindest irgendeinen Aspekt hatten, den ich interessant fand. Zum einen die Blüte des Einklangs. Ich dachte mir schon, dass das die Reaktion von dir sein wird. Oh. Der Film hat seine Schwächen, der hat seine Probleme. Ich fand ihn atmosphärisch trotzdem gut und ich finde wirklich, Juliette Binoche ist eine tolle Schauspielerin. Aber die spielt immer diese verlorene Frau. Die hat dieses Jahr fünf Filme, wo sie diese verlorene Frau in irgendeiner Welt und dann findet sie den Typen und jedes Mal dasselbe. Das gleiche mit diesem einen Film, wo sie ihn catfischt. Da war sie auch so die Verlorene. Ja. Und dann catfischt sie den Typen. Und dann ist sie wieder ganz und dann ist sie wieder zerstört und immer das Gleiche mit Julia Binoche. Ich finde, ein bisschen anders ist sie schon, und zwar in einem anderen Film, den ich noch nennen möchte, High Life. Okay, ja gut. Ich aber da war sie auch so eine Verlorene, die Erfüllung. Ja, aber sie ist schon eher die dominante Person in der Geschichte. Ja, also sie definiert schon, ich glaube, im Grunde vergewaltigt sie Robert Pattinson in dem Film. Ja, das ist ein richtig weirder Film übrigens. Ich habe mir in Klammern nur eine Notiz zu High Life geschrieben, und zwar Fuckbox. Das Ganze spielt im Weltraum und es gibt einfach eine Szene, in der gibt so eine Maschine, die können alle, ja, Mitglieder der Crew und so können die benutzen. Und das ist einfach nur eine Maschine, die sich auf das Geschlecht anpasst und zum Ficken da ist, diese Maschine. Und ich fand's einfach mega. Der ganze Film war so weird. Und der war jetzt nicht perfekt oder super gut oder so. Aber es war halt was anderes. Und das ging mir halt mit Blüte des Einklangs schon auch so, dass ja schon wirklich was ganz Eigenes war. Also am Ende wird es komplett absurd, wo der Typ dann irgendwie Breakdance macht und alles fängt an zu brennen. Und ja, man versteht überhaupt nicht mehr, was ich habe auch nicht mehr verstanden am Ende, was los war. Das war mir völlig egal. Irgendwie. Ich weiß nicht, dieser Film, der hat mich nirgendwo abgeholt. Irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ich war da gar nicht. Ich fand die Atmosphäre. Irgendwie fand ich es, es hatte so was Melancholisches alles die ganze Zeit. Irgendwie so, weil es ging ja irgendwie um diese Pflanze, die nur alle 1000 Jahre blüht oder so. Und das hat mich so, glaube ich, so ein bisschen vom Feeling an The Fountain erinnert damals. Irgendwie habe ich das so, das war so ein bisschen der Spirit, den ich da gespürt habe. Und vielleicht habe ich ihn deswegen mir dann notiert, weil, und ich fand sie wirklich gut. Ich finde sie wirklich als Schauspielerin gut. Sie spielt diese Rolle auch immer gut, das muss man schon mal sagen. Aber klar, sie hat so ihr Ding, was sie halt. Das ist halt ihr Typecasting. Ja. Also wenn man irgendwie so eine Rolle hat, dann Julia Binoche. Ja. Und was ansonsten noch, also ich weiß jetzt nicht, ob der bei dir weiter oben landet, Wir, beziehungsweise Us von Jordan Peele. Nee. Eben, also ich hatte, glaube ich, sehr, sehr viele Erwartungen. Das war auch ein bisschen das Problem, weil ich finde Get Out unglaublich gut von ihm. Also er hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und dann dachte ich mir, okay, Wir, also war auch für mich ganz klar, da gehe ich ins Kino, will den unbedingt sehen. Es war ein sehr schöner Film. Und die Schauspieler sind toll und der Film hat auch eine coole Idee und an ganz vielen Stellen funktioniert es für mich auch gut, aber an manchen und leider sehr entscheidenden halt nicht. Und das ist so ein bisschen das, warum er dann doch, ja, für mich nicht in die Favoriten des Jahres kommt, aber eben auch wieder was Eigenes gemacht. Ich finde es immer toll, dass jemand, allein schon, dass jemand nicht irgendwas adaptiert überhaupt, nicht mal das, sondern wirklich sagt, okay, hier, ich habe meine Story mir ausgedacht und die mache ich jetzt und das kriegen wir einfach wirklich zu selten und sowas ist mir wirklich 10-mal lieber. Also wenn ein Film was Neues versucht und dabei kläglich scheitert, egal, zumindest war es ein Versuch. Genau, es war ein Versuch, ja. Und na gut, bei Wir, ich fand, wo er dann dieses völlig Abstrakte am Ende ging. Ja. Ja, und auch dann fängt man an, über die Logik nachzudenken und dann, die fällt halt sofort auseinander. Es ist halt offensichtlich soll es eine Metapher sein, aber ich finde, wenn man eine Metapher macht, dann braucht man halt auch eine solide Grundstory dafür. Genau, ein Problem ist, was, wenn nur noch die Metapher bleibt und nichts anderes. Und am Ende sieht man nur noch die Metapher. Ist halt, so, wenn der ganze Film so gewesen wäre, okay, so experimentalfilmmäßig, dass du gar nicht eine Handlung, eine Story und eine Welt erkennst, dass eben dann sowas wie The Fountain, wo es dann schon so richtig abstrakt wird an manchen Stellen. Aber der Film spielt halt eindeutig in unserer Wirklichkeit und Großteil des Films soll uns auch das suggerieren. Und dann plötzlich ist es Fantasyland und man wird da nicht so gut eingeführt, finde ich, in diesen Teil der Story. Also ich finde, die erste Hälfte war aber wirklich großartig. Ja, nee, und auch die Schauspieler Lupita Nyong'o ist wirklich großartig und war kein schlechter Film und ich bin auch gespannt, was Jordan Peele noch so macht. Also ich werde mir auch den nächsten Film safe wieder angucken. Natürlich, von ihm. Wie gesagt, da hat er sich ein bisschen für mich vergaloppiert an manchen Stellen. Und ansonsten ganz schnell abgehakt, Detective Pikachu muss ich schon nennen, in Klammern, weil er existiert. Einfach, weil es keinen Sinn ergibt, dass dieser Film existiert. Dieser Film war so erstaunlich witzig, aber auf so eine ganz andere Art und Weise, wie ich dachte, dass der Film, das war Deadpool für Kinder. Ja, voll. Also, und teilweise waren die Jokes schon nicht mehr ganz für Kinder. Ja, so. Die Leute stecken ihre Finger in mich rein. Also, okay. Auch dieser Witz über Koks und so. Also, also wirklich sehr, sehr viele sexuelle Witze auch. Ja. Also ich fand ihn wirklich, und also natürlich wird es irgendwann so 0815. Klar, die letztliche Story ist sehr standardisiert. Also. Aber dass das überhaupt funktioniert hat, eigentlich keinen Sinn ergeben. Ich war einfach die ganze Zeit baff, wieso der Film nicht scheiße ist. Ja. So, und wenn man schon einen Film über Pokémon macht, dass man dann auch noch nicht mal so die Basic-Story nimmt, sondern dann sagt, nö, und jetzt geht es darum, dass dieses Pikachu reden kann und Detektiv ist. Und ja, denkst du, das kann eigentlich nicht funktionieren. Mhm. Also auf dem Papier würde ich sagen, nope. Ja. Macht das nicht, Leute, das wird so. Als ich gehört, Cats. Ja, genau. Als ich gehört habe, sie machen einen Pokémon-Film, dachte ich auch, oh je. Aber und dann dieses Ryan Reynolds ist mit dabei, irgendwie so, was? Gott, no. Ja, wie gesagt, ich wollte ihn auch nennen, weil ich fand ihn auch unterhaltsam und erstaunlich gut für das, was alles hätte schiefgehen können. Also, und ja, wie gesagt, ich bin nur aus schon, der war, glaube ich, schon halbwegs erfolgreich, aber jetzt auch kein ultimativer Kassenschlager. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt weitere Filme im Pokémon-Universum machen wird. Ich vermute. Ja, also wenn es sich irgendwie halbwegs lohnt, wahrscheinlich schon, ja. Und dann habe ich so meine Liste mit Sachen, die ich nur schnell nennen wollte, fast durch. Ich habe hier noch eine Sache stehen, die vielleicht kontrovers ist, weil die, glaube ich, bei den meisten Menschen sehr, sehr weit oben auf ihrer Liste der besten Filme des Jahres landet. Und zwar Once Upon a Time in Hollywood. Ja, same. Ist bei dir auch nicht so angekommen. Okay, weil das hätte mich jetzt interessiert, weil, also ich fand den Film nicht schlecht und ich finde auch, was Tarantino macht, cool. Ich finde auch cool, dass er sich entwickelt als Regisseur und wirklich immer noch andere Sachen macht teilweise. Aber er ist ein bisschen zu lang einfach. Und ich finde, er verliert sich zu sehr in seinen Referenzen. Ja, er genau. Es ist zu wenig Geschichte. Also zum Beispiel wie bei Inglourious Basterds natürlich super viele Referenzen an jede Ecke. Aber da war zumindest noch die Story. Ja. Once Upon a Time. Gut, es war auch nicht sein Ziel, eine Story zu haben, so, sondern es sollte ja ein Film werden, den man einfach guckt. Und mehr so ein Liebesbrief ans alte Hollywood und so. Und das ist ja auch okay, aber... Ja, das hat mich leider nicht abgeholt irgendwo. Also hauptsächlich sogar die Sharon Tate Story. Also so, ich hätte das mit Rick Dalton und so... Wenn der Film darauf fokussiert gewesen wäre, das hätte ich mir, glaube ich, besser vorgestellt. Ich fand, ihre Story war da so reingepresst, so, ja, ich muss jetzt auch noch so ein bisschen diese echte Historie hier mit reinweben. Und das hätte, also für mich hat das nicht ganz funktioniert. Das hat sich dann immer angefühlt wie einen zweiten Film parallel gucken und es fügt sich auch nicht so richtig gut zusammen am Ende. Fand ich schon. Also das war tatsächlich dann, echt? Also dieses Ende, das war super spannend. Also man musste natürlich, wenn man wusste, was eigentlich passiert. Ja. Nee, schon, ja gut, klar, also damit spielt er natürlich, aber ich finde auch, das war, so überraschend war es dann gar nicht mehr, das, weil er das halt schon mal gemacht hat. So. Also gerade bei Tarantino war ich dann schon so, okay, es geht um Sharon Tate und jeder, also wenn man weiß, was mit Sharon Tate passiert ist, dann ist so ein bisschen diese Erwartungshaltung da. Also entweder wird es sehr geschmacklos, aber was man eigentlich von ihm nicht erwartet, also nicht in dem Sinne, also er ist schon manchmal sehr brutal, aber das würde er dann nicht machen. Die Szene war, man merkt ja in dem Film ja, wie er sie glorifiziert und sie abfeiert und dann würde er nicht am Ende das so zeigen. Wobei ich fand, diese Gewaltspitze am Ende, die war schon unangenehm zu gucken. Ja, das auf jeden Fall. Da hat er sich dann ausgetobt für ein paar Minuten und der Payoff war auch da, muss ich wirklich sagen. Also es war schon gut gemacht. Ist für mich kein schlechter Film. Manche, glaube ich, fanden ihn wirklich mies. Andere feiern den über alles. Eben, manche eben, die sagen so, oh Gott, und das ist so mega krass. Und ich sage, nee, also ich finde, auch unter seinen Filmen ist jetzt nicht sein schwächster, aber ist jetzt auch wirklich bei weitem nicht sein stärkster Film. Ja, also. Das, ich weiß nicht. Also er hat ja vorher eine Liste rausgegeben mit Filmen, die man sehen sollte, bevor man sich Once Upon a Time anguckt, um den Film quasi genießen zu können. Aber ich weiß nicht, ich gucke mir keine Filme von 1950 an. Ja. Oder 1960. Ja, teilweise noch obskurer. Ja, also manchmal so, so Filme, die man nicht mal noch bekommen kann, so wirklich. Ja, nur damit ich mir einen Film von Tarantino anschauen kann und den dann auch mögen kann. Ja, nee, also, das ist auch albern. Ein Film muss für sich selber immer noch funktionieren. Ja. Also klar, ein bisschen Vorwissen kann man verlangen. Also wenn man jetzt sagt, bei Inglourious Basterds, ja, also wenn ich vorher wissen muss, was mit Hitler passiert ist, finde ich doof. Nee, das ist halt albern. Ja nicht. Es ist ja auch, also ich meine, Tarantino... Findest du das mit Sharon Tate in Ordnung? Das kann man schon auch sagen, hey, das... Oder vielleicht im Nachhinein wird der Film dann dadurch eine andere Bedeutung bekommen. Das finde ich ist okay, aber an manchen Stellen, wie du sagst, ist es halt, ist ja so in seiner Nerdwelt drin, in der halt sonst keiner ist, auch keiner aus seinem Publikum gefühlt. Ja. Und dann wird es ein bisschen krass. Die Schauspieler sind gut, absolut. DiCaprio ist immer gut. Ich finde auch Brad Pitt cool in dem Film. Aber also technisch, schauspielerisch, oberste Liga. Toller Soundtrack auch wieder. Also das ist natürlich Kritik auf hohem Niveau, aber das ist halt auch das, weil er wirklich ein guter Regisseur ist, nimmt man auch einen anderen Maßstab her, als ich eben zum Beispiel jetzt bei M. Night Shyamalan genommen habe. Der hat schon so viel Mist gemacht, dass ich da schon mit einem Durchschnitt zufrieden bin. Und bei ihm ist es halt, ja, du kannst halt mehr und du kannst halt auch anders. Und ein Film, der für mich da gut reinpasst, der da, also für mich dann teilweise exakt die gleichen Kritikpunkte erfüllt, ist The Irishman. Ich weiß nicht, ob du den weiter oben hast, aber ist für mich nämlich wirklich das gleiche Syndrom. Das ist ein Filmemacher, der wirklich, wirklich gut ist. Ja. Aber vielleicht bräuchten auch diese Leute manchmal noch ein bisschen mehr Feedback oder konstruktive Kritik von nahestehenden Personen. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn die dann so blind abgefeiert werden und machen dürfen, was sie wollen, das ist, glaube ich, gar nicht gut. Also ich glaube, dass Filme machen auch schon, da spielen ja ganz viele Figuren zusammen und ganz viele Rollen und Jobs. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass dann da einfach so ein Blankoscheck und dann heißt ja, mach einfach mal. Und vielleicht wäre es dann gut, dass mal irgendeiner oder ein Produzent sagt, hey, überleg mal, meinst du, das macht nicht Sinn, dass man das hier nochmal ein bisschen straffer setzt oder ein bisschen anders angeht? Das muss ich zum Beispiel bei Irishman sagen, ich habe mich nicht gelangweilt. Nee, das auf jeden Fall nicht. Langweilig fand ich ihn auch nicht. Es wirkt jetzt nicht so, als müsste man irgendwas wegschneiden. Und ich meine, ich verstehe auch, worauf hin. Also es sollte ja so ein quasi Abgesang auf dieses Ganze sein, dass es eigentlich am Ende gar nicht so toll ist und gar nicht so actionreich wie jetzt in, weiß ich nicht, Scarface oder was weiß ich, sondern dass es halt meistens einsam vielleicht in einem Altersheim endet. Ja. Das waren auch die stärksten Momente, waren sogar die, wo er mal so die traurige Seite einfach so still vor sich hin leben lässt, das Ganze. Aber an manchen Stellen war es halt schon ein bisschen so eine Best-of-Reel. So, ja. Manchmal war ich mir zu sehr erinnert an Goodfellas und Co. So, ich glaube, das war auch Sinn der Sache. Es war, ja. Also es hat sich so angefühlt wie so eine Zusammenfassung seiner Filme. Ja, das war wirklich, ja genau, wie so ein Greatest-Hits-Album oder so. Ja, bei genau. Musiker. Und was ich halt wirklich kritisieren muss leider, und ich verstehe das nicht, gerade ein Scorsese, der in diesem Jahr so kontrovers war, dadurch, dass er Marvel so stark kritisiert hat. Und eben, und dann nimmt er sich die schlimmste wirklich Botschaft aus einem Marvel-Film, die übernimmt er und sagt sich, hey cool, ich mache meine Schauspieler alle um teilweise 40 Jahre jünger. Und es ist, technisch ist es gar nicht schlecht gemacht an sich, aber es gibt halt ein Limit. Du kannst nicht einen De Niro nochmal wie einen 25-Jährigen aussehen lassen. Ja. Beziehungsweise das Problem ist, wir als Zuschauer, wenn wir viele Filme gucken, wissen halt, wie De Niro mit 25 aussah und er sieht nicht so aus in diesem Film. Also vor allem am Anfang, wo er diesen Truck fährt, es ist so übel. Ja, das sieht wirklich aus, als wäre einfach dieser Computerkopf auf diesen, ich weiß nicht. Ja. Und vor allem, selbst wenn, ich habe dann oft so die Mimik beobachtet, weil es ist halt echt ein langer Film, man hat viel Zeit. Mhm. Und dachte mir so, ja, also technisch ist es nicht schlecht. Also die Augen sind manchmal ein bisschen komisch, ich weiß nicht, was sie mit den Augen gemacht haben. Ich finde dieser Übergang von Hals auf Körper ist manchmal... Ist auch der schwerste Teil, glaube ich, tatsächlich, ja. weil du da halt viel anders machen musst und im Grunde komplett rekonstruieren, weil da hängt halt die Haut ein bisschen bei dem alten Mann und da musst du eigentlich ein neues Kinn bauen, was halt vorher nicht da war. Und sie haben natürlich viele Referenzmaterial, weil das alles bekannte Schauspieler sind, die schon seit langem Filme machen. Aber eben das Problem war nicht mal nur diese technische Seite, sondern die Performance tatsächlich. Also schauspielerisch gut, so die Mimik und alles. Joe Pesci, großartig in dem Film. Aber du merkst gerade in so Szenen, gerade am Anfang, wo er halt so Gewalttaten begeht, du merkst, finde ich, wirklich an seiner Körperhaltung, das ist halt ein alter Mann, der das gerade tut. Ja. Das ist nicht ein 30-jähriger De Niro. Also eben, es gibt einen ganz lustigen Cartoon, den zeige ich dir später noch. Den hat mir ein Kumpel geschickt, der den Film gesehen hatte. Und zwar diese Szene relativ zu Beginn, oder wahrscheinlich nicht zu Beginn, wahrscheinlich nach der ersten Stunde, wo er mit seiner Tochter zu diesem Laden geht, weil sie irgendwie geschubst wurde und dann verhaut er doch diesen Besitzer. Und in diesem Cartoon wird das halt alles nochmal aufgeführt. Nur, dass De Niro halt echt sein Gebiss rausfällt und völlig hinüber ist und das eigentlich körperlich gar nicht mehr schafft. Und dann kommen zwei so Leute in so Greenscreen-Jumpsuits, die dann rausgestellt werden, die ihn dann bewegen wie so eine Marionette. Und es ist natürlich gemein, aber es ist schon auch ein bisschen so. Es ist nicht mehr so glaubwürdig. Ja. Und es ist halt auch, ich finde es insofern halt schade, weil, deswegen meinte ich so, das ist nämlich so ein Marvel, dieses künstlich oder Disney im Allgemeinen, dieses wir beleben tote Schauspieler nochmal wieder, wir verjüngen die nochmal. Wir haben hunderte von Jahren, nicht hunderte, aber jetzt über 100 Jahre war das völlig gängig, dass wenn man eine Geschichte aus mehreren Zeitabschnitten erzählt, dann castet einen jungen Schauspieler für das die jungen Jahre. Das hat auch in Der Pate zum Beispiel auch hervorragend funktioniert. Das ist das Lustige, dann hätte De Niro nie diese Rolle spielen dürfen, wenn man das damals so gemacht hätte. Also, dass genau diese Menschen, das wundert mich halt, dass gerade ein Scorsese und solche Leute, dass gerade die dann das tun, das wundert mich halt wirklich. So bei Marvel wundert es mich nicht, weil da gibt es nicht so ein bisschen dieses, sag ich mal, so die Pietät vom Kino hat man da, glaube ich, nicht ganz so sehr. Aber Scorsese ist ja wirklich ein Liebhaber der Filme und ist ein toller Regisseur. Und dass er dann so große Abschnitte, weißt du, für kleine Momente hätte ich das eingesehen. Aber es ist ja fast der ganze Film, dass die jünger gemacht werden. Und das funktioniert halt einfach nicht die ganze Zeit. Das hat mich oft aus dem Film rausgebracht. Ja. Die Story selber ist nicht langweilig oder so. Aber es ist auch nicht so ein richtiger Spannungspunkt da, muss ich sagen. Also es passiert halt einfach so alles vor sich hin. Ja. Und ja, aber das war auch einer der Filme, wo ich gesehen habe, da bin ich scheinbar anderer Meinung als die meisten. Die meisten feiern den ja richtig, richtig ab. Und ich fand ihn gut, aber also unter Scorseses Filmen finde ich die 5 bessere locker, also die mich stärker bewegt haben und die deutlich spannender waren. Ich war mir bei Al Pacino auch nicht sicher, ob er Schauspieler hat oder ob er einfach nur die ganze Zeit besoffen war. Ja, voll, also Al Pacino spielt schon den Klischee Al Pacino. Oder? Er schreit immer rum und ist cholerisch. So leicht am Lallen? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie war das komisch. Also eben dieses Best-of-mäßige halt. Mhm. Die haben alle nochmal so typisch ihr Ding nochmal rausgeholt, ihre Art zu spielen. Außer Pesci tatsächlich, weil Pesci ja oft dieser aggressive Part war in diesem Scorsese-Film. Und der, finde ich, hat das echt toll gemacht, dass er sich so zurückgenommen hat und so ruhig wirkte und aber trotzdem eine unglaubliche Präsenz trotzdem noch hatte in dem Film. Also der war für mich wirklich das Highlight in dem Film. Aber ja, den wollte ich noch kurz nennen, eben war jetzt nicht ganz so mein Highlight. Ich weiß nicht, ob du, nicht, dass ich hier die ganze Zeit nur so meine Liste durchgehe und du hast hauptsächlich deine Top 10 wahrscheinlich, oder hast du noch also irgendwas? Ich habe noch sehr, sehr viele andere Filme. Dann hau du mal rein, weil ich gehe hier durch. Ich hätte noch einen Film, den hast du wahrscheinlich auch ein paar Mal gesehen, Ein leichtes Mädchen. Ja. Ich weiß ist er bei dir dann unter den stärkeren oder den schwächeren Filmen? Oder unter den stärkeren. Ich weiß nicht, was dieser Film hatte. Ich habe den, glaube ich, 4 oder 5 Mal gesehen. Ja. Durch meine Arbeit eben. So immer relativieren. Ich gucke mir das ja nicht so an. Also ich sitze nicht zu Hause und gucke mir 10 Mal ein leichtes Mädchen an. Nein, sondern ich muss mir den halt manchmal einfach 5 Mal hintereinander angucken. Ich weiß nicht, was der hatte. Der hatte diese wie gesagt, 5 Mal habe ich ihn gesehen, ich habe mich kein einziges Mal gelangweilt, weil der einfach diese Atmosphäre hatte. Und ich finde, Filme, die Atmosphäre haben, sind sowas Großartiges, weil man sich einfach, man setzt sich hin und chillt und guckt es einfach 1,5 Stunden an. Da muss nicht mal viel passieren, sondern man genießt einfach dieses vor sich hinlaufen. Ich weiß nicht, was. Okay, finde ich jetzt witzig, weil das ist, bei dem Film hat das für dich gut funktioniert, aber weil das würden, glaube ich, viele bei Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel auch sagen. Ja, oder bei die Irishman, Atmosphäre hat mir wahrscheinlich dann nicht gefallen. Ja, vielleicht ist es wirklich das, dass man dann einfach nicht so ganz so krass die Atmosphäre dann abfällt bei denen. Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, ein leichtes Mädchen. Also eben war eine nette Geschichte, aber hat mich jetzt, also ist jetzt nicht, dass bei mir hängen bleibt, muss ich sagen. Also ich werde jetzt nicht irgendwie, also das ist so ein klassischer Film, wo ich halt nächstes Jahr nicht mehr weiß, wie er hieß. So, also war nicht übel und war auch irgendwie ganz bizarr. Dann hinterher habe ich ein bisschen gegoogelt mit dem Film, so wie der entstanden ist und so. Und dann habe ich irgendwie rausbekommen, dass diese Schauspielerin, die dieses leichte Mädchen spielt, dass die irgendwie schon mal in einen Fall verwickelt war mit, ich glaube, nicht, dass ich jetzt hier Rufmord begehe, irgendein bekannter Fußballer, glaube ich. Und dann ging es darum, ob die da schon volljährig war und die was mit der hatten oder nicht. Bunga Bunga oder was? Ja, eben, also ganz, ganz unangenehme Geschichte. Und dann war das Casting so doppelt weird, so dass die halt genau für so eine Rolle im Grunde wieder besetzt wird oder vielleicht genau dafür deswegen erst bekannt wurde. Ja, das ist ein bisschen ganz, ganz sonderbare Geschichte irgendwie um den Film herum. Aber ja, also wie gesagt, fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber ja, war für mich jetzt nicht. Also habe ich jetzt nicht mal auf meiner Liste, muss ich tatsächlich sagen. Dann hätte ich noch Vox Lux. Habe ich nicht aufgeschrieben, aber warst du eher enttäuscht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, immer noch nicht. Also Film mit Natalie Portman. Ja, das ist halt für mich sowieso das schon, also ich sitze auf jeden Fall in diesem Film drin. Ja, also Natalie Portman ist auch wirklich eine Frau. Ist auch wirklich eine Frau. Ja. Also um das einfach mal zu sagen, das muss man auch einfach mal festhalten. Nein, aber das ist ja einfach eine unfassbar interessante Frau, finde ich. Ja. Und jede Rolle eigentlich von ihr, die sie spielt, ist einfach großartig. Und weil es so unterschiedlich ist, das mag ja, ich, glaube genau. ich, an der wirklich, dass die wirklich unterschiedliche Filme auch anzieht irgendwie und das, ja. Und ich weiß nicht, also die Leistungen generell im Vox Lux waren großartig und ich fand auch die Idee fabelhaft und die Geschichte und eigentlich auch die Umsetzung, aber irgendwas hat mich kalt gelassen. Ich glaube, der Film will auch einen ein bisschen kalt lassen, weil, also ich habe auch, also ich weiß auch nicht sicher, wie ich den Film einordnen soll, da geht es mir wie dir, aber gerade durch dieses, dass der Film mit einer Amoklaufszene beginnt, aber das nicht so richtig empathisch erzählt wird, sondern es wird alles sehr so distanziert und neutral fast dargestellt, obwohl es hier eben um hochemotionale Persönlichkeiten und Geschichten geht. Und das war irgendwie, also auch dieser ganze Pop-Auftritt gegen Ende, der in voller Länge da fast, glaube ich, 5 bis 10 Minuten einfach nur Pop-Lieder laufen. Das ist, glaube ich, so fast eine Viertelstunde. Ne? Ja, ich fand das irgendwie großartig, weil das halt so komplett, ja eben, wo du dich als Zuschauer so ein bisschen vergisst irgendwie und einfach nur da sitzt und das über dich hinweg spült. Das war eben, also man erkennt das schon auch wieder, so dieses Anhimmeln von Popstars und so weiter. Und dann, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas hat mir gefehlt, muss ich sagen. Ja, also er hätte sicher noch deutlich mehr, also er hatte nicht so viel Story, er hätte sicher sogar mehr konkrete Inhalte vertragen können und es hätte sie nicht damit gebrochen. Also man hätte konkreter oder komplexer ihren Umgang mit diesem traumatischen Vorfall zu Beginn ihres Lebens im Grunde, hätte man natürlich viel mehr daraus machen können. Und vielleicht, ich fand es irgendwie cool, dass es so, also bei manchen Filmen mag ich das, glaube ich, dass Sachen nicht so konkret thematisiert werden und ich mir da selber meinen Teil zu denken muss. Und bei dem Film war es so ein bisschen so. Also an manchen Stellen fand ich es cool und an manchen dachte ich mir, aber ich würde jetzt gerne noch mehr Zeit mit der Figur verbringen. Ich würde gerne mehr von der Figur wissen. Und genau. Das verwehrt mir der Film halt. Ja, vielleicht war das auch Sinn der Sache, aber wer weiß. Ja. Noch so ein Film, der mir so leichte Blue Balls gegeben hat, war Ad Astra. Ja, habe ich auch hier bei meinen Honorable Mentions, weil, ich muss sagen, ich habe ihn eher in der Kategorie Filme, von denen ich enttäuscht war. Ja, eben, ich sage, der hat mir so Blue Balls gegeben. Ich habe halt gehofft, dass er wirklich so ein bisschen Science Fiction kommt und dann ist es halt diese Geschichte, also diese Geschichte über Vater und Sohn und dieses Ende und ich weiß nicht. Ich fand, also ich hätte so Vater- und Sohn-Geschichte und das Ganze zieht sich über den ganzen Weltraum hinweg. Das hätte ich ja nicht mal schlecht gefunden, aber das Problem ist, ich finde die Welt so unglaublich interessant, die sie aufbauen. Ja. So, und dann ist der Mond ist kolonialisiert und da ist ein Subway und so. Und dann gibt es Mondpiraten. Was ist los? So geile Welt. Ich würde gern mehr davon erfahren. Ich weiß, dass der Film, das war nicht die Absicht des Films. Das verstehe ich auch. Aber ich fand die letztliche Geschichte, die der Film erzählen wollte, fand ich ein bisschen dröge. Ja. Also ich finde auch Tommy Lee Jones schauspielerische Leistung, so komisch. Gewischt, als hätte er gar keinen Bock da eben, zu sein. Ich hatte auch den Eindruck, also fast so, als wenn die nicht auf demselben Set auch wären. Ja. Vielleicht ist das auch alles Absicht dieses Films, dass er so distanziert und emotionslos wirkt, weil ja Brad Pitt eindeutig eine Figur spielt, die irgendwie nicht so richtig mit seinen Emotionen aus sich rauskommt. Also er wirkt ja sehr narkotisiert fast schon an manchen Stellen. Und also ich hatte schon den Eindruck, dass der Film sehr bewusst weiß, was er da tut und das auch so haben will. Aber irgendwie habe ich andere Elemente aufgenommen in dem Film und dachte mir, hey, die wären cool und die oder die würde ich echt interessant finden. Und genau, die wurden halt nicht erforscht. Ja. Und das war so ein bisschen frustrierend. Ja. Eins der Dinge, die ich richtig fürchterlich fand, war, als diese lange Reise vom Mars zu Neptun ging, dass, als sie dann als Brad Pitt an den ganzen Planeten vorbeifliegt, an jedem einzelnen nur Uranus wird nicht gezeigt. Und ich weiß nicht, warum. Allein, dass du das erkennst, oder also ich hab so wenig Bildung in der Hinsicht genossen, scheinbar, dass ich das nicht mal merke. Mein Vater erklärt mir jeden Tag unsere neuen. Achso, es gibt so einen Leitsatz, ja, siehst du, dass das, merkst du wieder, Schulbildung ist gemischt bei allen. Ne? Das sieht man die auch ein bisschen an, aber ist okay. Nee, ich war beim Subway ausgestiegen. Ja, aber hey, ist ja mega, es gibt einen Subway auf dem Mond. Jetzt habe ich Hunger. Ist wahrscheinlich auch eine Referenz, die nicht mehr ewig funktioniert, weil Subway ja unglaublich viele Filialen aufmacht, aber auch die meisten Filialen schließt von allen Fastfood-Ketten. Wahrscheinlich gibt es in 10 Jahren kein Subway mehr, aber die haben scheinbar nochmal Geld in die Hand genommen und dafür bezahlt, in Ad Astra gezeigt zu werden. Auch so ein weirdes Product Placement an der Stelle, weil das eigentlich kein Film ist, der ansonsten wie ein Hollywood-Film funktioniert. Ja. Aber ja, also Mondpiraten fand ich top. Ich hätte gern mehr das Mondpiraten gehabt. Das war auch eine coole Sequenz. Ja, die war wirklich toll gemacht auch. Also auch technisch toller Film. Die Besetzung war an sich gut. Aber Tommy Jones hatte wirklich so gar keinen Bock, auch aus meiner Sicht. Also weiß nicht, was das soll. Ja. Viele haben das sehr gefeiert, irgendwie diese Geschichte zwischen Vater und Sohn. Die hat mich emotional so gar nicht eingebunden. Aber ich finde halt, also so eine emotionale Geschichte im Weltall, das hatten wir ja schon irgendwo mit Interstellar. Ja, ich finde, man kann das auch nochmal erzählen aus einer anderen Sicht, weil so ein bisschen, er sucht ja den Vater im Weltraum und so. Mhm. Ich hätte das schon eingesehen, aber dann erforscht es auch wirklich und nicht so, es war nur so angeschnitten alles irgendwie. So, das war auch so unerfüllend, ich weiß nicht. Ja, nee, also fand ich auch nicht so richtig Bombe. Also bei meinen schlechtesten Filmen habe ich auch so ein, zwei Sachen, die enttäuschend waren. Mhm. Manche Sachen, wo ich einfach gar nichts von wusste und dann einfach fand, okay, war einfach ein schlechter Film. Goliath 96 ist ein für mich negatives Beispiel für den deutschen Film. Habe ich nicht gesehen. Brauchen wir auch echt nicht groß besprechen. Ich mag Katja Riemann eh als Schauspielerin nicht. Der Film hat viele Story-Elemente impliziert. Das war der mit... Der Junge, der nicht mehr aus dem Zimmer geht. Ja. Und der Film hatte komischerweise so Implikationen zwischendurch, wo mir dachte, okay, das könnte noch eine interessante Geschichte sein. Der Film greift es selber nicht mehr auf, scheinbar waren es unabsichtliche Anspielungen. Ich dachte nämlich irgendwann mal, es geht vielleicht um einen Missbrauch, dass die Mutter den Jungen irgendwann vielleicht mal missbraucht hat als Kind, weil also es gab mehrere Aspekte, wo das so angedeutet wurde. Unter anderem liest der Junge mal Lolita, wenn er im Bett liegt und denkst ja so, okay, das ist doch nicht random, wenn der da Nabokov liest und so. Es gibt auch eine kurze Sequenz, wo sie zu ihm ins Bett kriecht, die aber nie wieder aufgegriffen wird. Die sieht man nur einmal ganz kurz, ohne jeden Dialog dazu. Und der Vater geht ja auch ohne jede Erklärung, verlässt er diese Familie. Also ich dachte, das passt alles so zusammen, dass es da ja scheinbar ein essentielles Problem gibt, was dann nie behoben oder angesprochen wird. Und der Film endet einfach. Plötzlich ist einfach so, weiß nicht, die SD-Karte voll und dann wird nicht weitergedreht. Keine Ahnung, also fand ich nicht so stark. Und natürlich, ich muss es kurz ansprechen, ich mache dazu keinen Podcast, weil ich kein Hate-Watching bewusst betreibe eigentlich. Aber ich habe mir Cats angeschaut. Oh Gott. Und ja, der Hype ist echt. Cats ist eine unfassbare Katastrophe. Ich verstehe nicht, wie dieser Film jemals, ja, wie man immer sagt, gegreenlightet wurde. Wieso da irgendwer gesagt hat, ja, lass mal drehen, lass mal Taylor Swift casten, Idris Elba, Ian McKellen, Judi Dench und so weiter. Ja, Oscar-Bait halt. Voll hart und es geht halt so nach hinten los. Der Film ist eine wunderschöne Katastrophe. Ich musste mehrmals laut lachen im Kinosaal, weil er wirklich komplett, der funktioniert einfach gar nicht, dieser Film. Und ja, also es gibt tolle Video-Essays dazu, die diesen Film und dieses Phänomen aufgreifen. Den kann ich sehr empfehlen. Patrick H. Willems, toller YouTube-Kanal, der ein tolles Video zu Cats gemacht hat. Nur am Rand erwähnt, es ist wirklich ein ganz schlechter Film. Und das ist eine der seltenen Male gewesen, dass ich bewusst einen schlechten Film geguckt habe, weil ich dachte, oh, es wird aber sehr, sehr lustig, ihn zu gucken. Also, und das war es auch. Es war wirklich sehr lustig an manchen Stellen. Aber ich will ihn auch nie wiedersehen. Dann würde ich jetzt auch noch schnell meinen Hassfilm 2019 loswerden. Und zwar Monsieur Claude und seine Töchter 2. Oh Gott. Dieser Film ist eins der rassistischsten Stücke Kino überhaupt und Leute strömen in diesen Film rein und feiern ihn ab und finden ihn lustig. Ich war entsetzt nach diesem Film. Dieser Monsieur Claude, der macht keine Charakterentwicklung den ganzen Film über. Der ist am Anfang rassistisch und am Ende. Und am Ende akzeptieren es einfach alle, weil er ist halt so. Man kann ja nichts ändern. Der ist halt einfach so. Und das war bei Teil 1 auch schon so. Ja, aber Vor allem, es geht nur um nur rassistische Witze. Ja. Also immer wenn ein Witz gemacht wird über einen der Schwiegersöhne, ist es, weil er jüdisch ist, weil der eine schwarz ist, weil der andere asiatisch ist. Es gibt vielleicht ein oder zwei Witze, die nichts mit Rassen zu tun haben. Ja. Und es ist okay, in diesem Film drüber zu lachen, weil es ist ein französischer Film oder ich weiß es nicht. Ich war wirklich entsetzt. Ich fand diesen Film so richtig furchtbar. Und Leute laufen da eben rein und gucken sich das an und das ist dann okay. Aber wenn, ich würde mich, also wirklich, Monsieur Claude und seine Töchter zwei. Nee, ist auch schrecklich, bin ich vielleicht bei dir. Vor allem finde ich immer, dass das interessant ist, wenn dann Leute sagen, ja, aber es gibt doch auch andere Filme, also du magst doch schwarzen Humor und so, ja, das stimmt schon. Aber das Problem ist. Mit Hintergrund. Genau, und vor allem gerade Figuren, die sich dann rassistisch verhalten und so, werden von anderen Filmen, von guten Filmen mit solchen Thematiken, also Three Billboards ist ein gutes Beispiel. Sam Rockwell darf da ja am Ende auch eine positive Figur spielen und ist am Anfang sehr rassistisch, aber er wird nicht positiv in seinem Rassismus dargestellt. Es ist nicht, der Film entschuldigt es nicht. Und Monsieur Claude ist eine einzige Entschuldigung für dieses Verhalten und für diese Denke, naja, Meier ist halt so, gell, weiß, ist ja, es wird man ja wohl nur sagen, der war, gell. Und genau, ist halt genau. So dieses, Das ist der Film für den weißen Mittelklasse-Mann, damit er über rassistische Witze lachen Damit er sich gut fühlen kann und sagen, ja, ich bin die Mitte der Gesellschaft. Genau, so, das ist eine Entschuldigung. Da ist ein Farbiger und ein Jude und ein Asiate, die lachen ja da selber drüber. Also genau, wird das doch in Ordnung sein. Genau. Vor allem, weil halt auch seine Figur viel zu wenig dann Die spielt keine Rolle. Es ist einfach okay, dass er da gerade diesem einen, weiß ich nicht, wo der Herr, der kam aus Syrien oder so, diesen Flüchtling, in die Fresse gehauen hat, weil er dachte, er ist ein Attentäter. Ja. Das wird ja nie wieder irgendwie gut gemacht. Das ist einfach passiert und so, ja, Mensch, das ist halt der Monsieur Claude. Nee, und er selber ist keine Witzfigur in dem Sinne. Also die Leute lachen zwar und denken irgendwie, sie lachen auch ein bisschen über ihn, aber eigentlich wird er nie vom Film negativ konnotiert für sein Verhalten. So, es ist immer so. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass irgendeine seiner Töchter oder seine Frau mit den Augen rollt und dann ist alles wieder in Ordnung. Also genau. Ich finde es auch ganz schrecklich. Ich finde generell französische Komödien mag ich nicht, aber die sind wirklich, diese Monsieur Claude-Filme sind die schlimmsten, weil sie halt auch noch so toxisch so entschuldigen, sich so zu verhalten. Und das ist halt. Man soll da nicht so viel reininterpretieren, aber es ist so offensichtlich. Es ist nichts zum Interpretieren. Man sieht das und das, also keine Ahnung. Also ich fand bin ich ganz bei dir. Nee, den habe ich gar nicht erst aufgeschrieben, weil, Nee, ich fand, das sollte in dem Worst. Ja, nee, also absolut. Man darf auch mal sagen, was scheiße ist und was wir nicht, wo wir nicht mehr von wollen. Aber ich glaube, der war wieder sehr erfolgreich. Natürlich, ich sag dir, wir kriegen jetzt schon Monsieur Claude 3, ist wahrscheinlich schon eine Planung, während wir sprechen. Ja. Ich hoffe auch, dass es nicht so ist, aber wahrscheinlich schon. Ja. Bei dem Worst habe ich ansonsten auch nicht wirklich was. Jeder weiß, ich mochte Star Wars Episode 9 nicht. Es gibt dazu den längsten Podcast aller Zeiten. Ich fand ihn nicht gut, aber mein Gott. Ich würde noch ein paar Sachen nennen, die ich leider nicht besprechen kann. Ich weiß nicht, ob du davon dann welche gesehen hast. Ich habe ein paar Filme dieses Jahr verpasst oder teilweise liefen sie bei uns nicht im Kino oder waren dann irgendwie on demand irgendwo verfügbar und ich habe mir dann auch nicht jeden der Filme leisten wollen, gebe ich ehrlich zu. Sachen, die ich nicht gesehen habe und gerne gesehen hätte, waren Le Mans 66. Das habe ich nicht geschafft. Der wirklich gut sein muss, der auch für jeden wahrscheinlich sein muss, der wirklich eine große Masse an Publikum abholt, ohne eben wie Monsieur Claude dumm dabei sein zu müssen. Ich habe den Distelfink nicht gesehen. Ich habe aber auch das Buch nicht gelesen. Ich auch nicht. Hätte mich interessiert, sah interessant aus. The Nightingale, das ist der Nachfolgerfilm von der Regisseurin von Babadook, Jennifer Kent, kam bei uns, glaube ich, gar nicht in Deutschland in die Kinos oder dann super limited, nur in ganz wenigen. Also ich konnte ihn nirgends sehen. Booksmart habe ich leider verpasst, lief tatsächlich auch bei uns. Ja. Hätte ich gerne gesehen, war so eine Komödie über zwei Schülerinnen, die, glaube ich, fürs College ordentlich gepaukt haben, damit sie da eben hinkommen. Und dann merken sie irgendwie so, alle ihre anderen Schüler, die nicht so mitgelernt haben und eher Party gemacht haben, die haben das ja auch alle geschafft. Und jetzt haben sie irgendwie das Gefühl, sie haben was verpasst und wollen ein bisschen was nachholen. Und der muss wirklich ein schöner, kleiner Indie-Film sein, der Spaß macht und wurde relativ viel gelobt. Und ich habe es leider einfach nicht hingekriegt. Der lief sogar im Kino bei uns und ich habe es halt einfach nicht geschafft. Er lief halt zwei Wochen oder so. Und dann habe ich noch Arctic. Weiß nicht, wie der das was sagt. Mads Mikkelsen strandet irgendwo im Nordpol oder so. Und ist das nicht einfach Prime oder Netflix? Nee, das ist Lustige ist, es gibt zwei Filme mit Mads Mikkelsen dieses Jahr. Einer heißt Arctic und einer heißt Polar. Und Polar ist den du meinst. Das ist eine Comicbuchverfilmung, wo er den Killer spielt oder sowas. Mhm. Und Arctic ist einfach nur so ein Revenant-mäßiger Survival-Film. Er ist da irgendwo im Nirgendwo, weiß nicht, wie er da auch hingerät und versucht zu überleben. Und den hätte ich auch gerne gesehen und gab auch keine Möglichkeit. Und den letzten, den ich auf dieser Liste habe, den hast du nämlich relativ sicher gesehen. Deswegen nenne ich ihn als letztes. Und zwar Burning. Yep. Habe ich leider nicht gesehen und es ärgert mich auch sehr. Aber ich habe es einfach nicht mehr noch hingekriegt. Ich habe so viele Sachen jetzt noch auf den letzten Drücker nachgeholt. Burning war nicht mehr drin. Also Burning, absolut, absolut grandios. Ja. Also basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami, einem japanischen Autor. Kennen wir alle, natürlich der berühmte. Der ist tatsächlich relativ berühmt. Nee, wahrscheinlich berühmt. Schon, das war auch jetzt also, wirklich sehr blöd ist auch von wirklich, mir. Ja, es geht um, also die Kurzgeschichte heißt, glaube ich, vom Scheunen abbrennen oder sowas. Mhm. Es geht auf jeden Fall, in Burning geht es um einen jungen, also es ist ein koreanischer Film, geht es um einen jungen Koreaner, der zufällig einer alten Bekannten aus der Schule wieder begegnet und die haben dann was am Laufen und dann soll er auf ihre Katze aufpassen, während sie in Afrika ist. Und dann gibt es in Afrika einen Anschlag, sie muss zurück und dann soll er sie vom Flughafen abholen, aber sie hat in Afrika einen anderen Koreaner kennengelernt, der relativ reich ist und mit dem ist sie scheinbar zusammen. Und eines Tages verschwindet sie einfach. Oh. Je weniger man über diesen Film weiß, desto besser ist er. Habe also ich auch den Eindruck, weil der Trailer auch gar nichts, also nicht mal das war mir ja, im Trailer klar, dass selbst, irgendwer verschwindet. Ich würde mir nicht mal den Trailer angucken. Ja. Der Film ist, glaube ich, 2,5 Stunden lang, mhm. aber er war zu keiner Sekunde langweilig, ohne dass viel passiert. Mhm. Sondern man wird da einfach so reingezogen und der baut diese Spannung auf und ich weiß nicht, ich fand ihn wirklich faszinierend und auch die Charaktere, das sind Charaktere, mit denen man gerne Zeit verbringt. Das ist wahrscheinlich das, was andere bei Once Upon a Time in Hollywood haben. Das hatte ich bei Burning. Also ich könnte mir den Film einfach angucken, weil ich einfach sehr viel Zeit mit diesen Charakteren verbringen würde. Man sollte allerdings nicht eine mega perfekte Auflösung von irgendwas erwarten. Okay. Also wenn man Haruki Murakami kennt, dann weiß man ungefähr, auf was man sich einlässt. Mhm. Aber wirklich grandioser Film. Leider hat der knapp meine Top 3 verpasst, aber... Er war in deiner Top 10 dann dementsprechend drin? Auf Platz 4, ja. Ah, okay. Was ich noch habe, zwei Sachen, die ich noch nennen möchte, die ich unbedingt sehen wollte und jetzt wirklich auf die letzten paar Tage noch reingequetscht habe. Oh, kommt jetzt dein Überraschungsfilm? Ja, jetzt kommen meine zwei Geheimnisse, wo ich extra gesagt habe, ich nenne sie dir vorher extra nicht. Und zwar zum einen Border, das ist ein schwedischer Film von, ich habe es mir aufgeschrieben, Ali Abbasi. Klingt jetzt nicht schwedisch, aber ist halt eine schwedische Produktion. Der Film ist extrem weird und strange von dem Setup schon. Und zwar geht es um eine Frau mittleren Alters, was mittleres, vielleicht Mitte 30 oder so. Und sie sieht sehr deformiert aus. Und das ist jetzt das Einzige, was ich vielleicht vorweggreife, weil der Film das nicht sofort sagt. Ah, aber innerhalb der ersten halben Stunde, sage ich mal, wird klar, dass sie ein Troll ist. Das Ganze spielt in unserer Welt. Es ist nicht irgendwie eine Fantasy-Welt. Sie ist ein Troll. Sie sieht auch fast menschlich aus, nur ein bisschen so ein deformiertes Gesicht. Und sie arbeitet als Zollbeamte und hat einfach so einen sechsten Sinn und spürt, wenn Leute Sachen hinterziehen. Hat einfach ein Gefühl dafür. Sie kann Gefühle von Menschen, kann sie riechen. Sie merkt das, wenn jemand was verheimlicht, wenn jemand Scham oder Schuld empfindet und macht da so ihren Job und ist da gut drin, logischerweise. Und lebt ansonsten ein sehr zurückgezogenes und auch ein bisschen, ja, scheinbar einsames Leben und ist nicht sehr glücklich irgendwie. Und irgendwann, eines Tages, trifft sie am Zoll auf jemand anderen, der so ist wie sie. Und dann lernt sie das eben auch alles so kennen, dass sie nicht die Einzige ist scheinbar, die so ist. Und ich hatte sehr viel Bock auf diesen Film, weil der einfach schon das Setup war so bizarr und so eigenartig. Der Film war leider ein bisschen enttäuschend in der Hinsicht. Also ich hatte einfach gehofft, dass es so ein richtig geiles, weirdes Meisterwerk wird. Und letzten Endes hat er mich nicht ganz so abgeholt. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich bei dem Film wirklich selber das Gefühl hatte, ich verstehe ihn nicht so ganz, so das, was er sagen will. Der Film hat extrem düstere und auch heftige Themen greift er auf, also die wirklich auch nicht was für jeden sind, also sie sind wirklich sehr, sehr, ja, wirklich sehr, sehr düster und er ist teilweise auch für vielleicht zartbeseitete Zuschauer vielleicht ein bisschen befremdlich, weil er spielt schon auch mit dem Grotesken, so, also gerade durch ihre körperliche Deformation ist in dem Spiel, wird in dem Film wirklich thematisiert und inszeniert und vielleicht könnte es für manche Leute einfach ein bisschen unangenehm sein, den Film zu gucken. Und, aber das Problem war eigentlich nur, dass ich am Ende nicht so ganz verstanden habe, was er sagen will, der Film. Und das war das vielleicht, warum ich ihn nicht ganz so abgefeiert habe. Aber trotzdem war was wirklich Eigenes und Interessantes, eben aus Schweden, Border, einfach wie die Grenze hieß er. Und den anderen, den ich nennen will, den ich ein bisschen besser fand, weil er einfach sehr, sehr lustig an vielen Stellen war, ist The Art of Self-Defense. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Nee. Jetzt mit Jesse Eisenberg kam bei uns nicht in die Kinos. Und das war mein Google Play-Ding. Ich konnte die letzten Tage bei Google Play aus irgendeinem Grund einen Film kostenlos gucken. Und war dann so happy, dass ich einen gefunden habe, den ich eben nicht gesehen hatte und unbedingt sehen wollte. Und ich würde den Film einfach schon empfehlen, weil er wirklich, die erste Hälfte ist brutal witzig an manchen Stellen. Er ist auch ein bisschen düster, er ist auch ein bisschen brutal an manchen Stellen. Und es geht einfach nur um Jesse Eisenberg. Der spielt wirklich im Grunde wieder Mark Zuckerberg. Er spielt einen ganz komischen, introvertierten, unsicheren, weißen Mann. Und er wird am Anfang des Films von so einer Motorradgang angegriffen. Und die hauen ihn irgendwie zusammen. Und dann hat er halt Angst um sein Leben und will eine Waffe kaufen gehen. Und der Film geht die ganze Zeit so um ja, Maskulinität und ist sicher auch eine ganz konkrete Persiflage auf das Klischee Amerika, eben dieses Ganze, wir kaufen Waffen und wir sind so, und alles ist so männlich und wir sind, also so wirklich so diesen Trump-Amerikaner. Mhm. Er kauft dann nämlich keine Waffe, sondern er geht in einen Karatekurs. Und wer jemand schon mal Napoleon Dynamite gesehen hat. Ich glaube, ich habe den Trailer zu dem Film gesehen. Also nicht, sondern zu dem Art of Self-Defense. Ja. Und also wenn jemand schon mal Napoleon Dynamite gesehen hat und weiß, wer Rex Von Do ist oder was das ist, der ganze Film fühlt sich an wie eine Spielfilmlänge von diesem Rex Von Do-Sketch im Grunde. Und zwar geht er eben in diesen Kurs und merkt sofort, dass dieser Trainer ist halt so übermännlich und definiert sich auf eine ganz absurde Art und Weise als Mann. Und es gibt nur eine Frau in diesem Kurs, die aber mit die Beste im ganzen Kurs ist. Sie hat einen braunen Gurt, also ist das Letzte, was vor Schwarz kommt. Und irgendwann gibt es mal so eine Szene, wo Jesse Eisenberg dann privat mit dem Trainer spricht, weil der Trainer mag ihn irgendwie, obwohl er nur einen gelben Gurt am Anfang hat oder halt einen weißen und dann einen gelben. Und dann sagt er mal, ja, wann wird die denn endlich ihren schwarzen Gurt kriegen? Und dann sagt der Trainer so, ja, also ich befürchte, dass sie niemals den schwarzen Gurt kriegen wird, denn ihre Weiblichkeit steht ihr im Weg. Ja, langsam befürchte ich fast, sie wird nie ein richtiger Mann. Also, und solche Sätze fallen in dem Film und das ist halt eindeutig komödiantisch gemeint. Und es ist natürlich, also eben, das ist wieder das Klassische, was wir haben mit Monsieur Claude. Dieser Trainer ist extrem sexistisch und auch wirklich komplett, er ist trotzdem witzig, du lachst über ihn. Aber eben, du lachst über ihn und das wird nie als richtig dargestellt, was er tut und wie er ist. Und das funktioniert dann. Dann kannst du auch irgendwie Witze machen, die politisch nicht korrekt sind, wenn du sie einordnest und sagst, wie du dazu stehst und was das zu sagen hat. Der Film, also das Finale ist ein bisschen weird, ohne da irgendwas zu sagen oder zu spoilern. Das Finale funktioniert für mich nicht so ganz. Der Film versucht dann ein bisschen schnell alles zu Ende zu bringen. Aber so die erste Hälfte ist teilweise brutal lustig einfach, weil Jesse Eisenberg halt so komplett verunsichert ist. Und das Ganze spielt auch nicht so richtig in unserer Realität. Also wenn er im Büro ist, trifft er auf andere Männer, die dann nur so reden über, ja, Doggy-Style ist eh das Geilste. Und dann stellt er sich mit seiner Kaffeetasse daneben. Und die gucken ihn immer an, so, was bist du, hau ab, weil du nicht männlich genug bist. Und genau, dann kriegt er endlich seinen gelben Gurt und dann will er immer seinen gelben Gurt tragen, weil er fühlt sich nur mit diesem Gurt dann gut. Und eben auch dieses ganze Karate, es geht immer um Ränge und so. Und das ist das Wichtigste, ist, welchen Gurt du gerade hast. Und dann lässt er sich extra einen normalen Gürtel anfertigen in der Farbe Gelb, damit er immer einen gelben Gurt tragen kann und so. Also der Film ist wirklich super lustig an manchen Stellen und total bizarr. Wie gesagt, das Ende funktioniert nicht so ganz und manchmal ist er echt unnötig brutal auch. Aber, also ich habe es nicht bereut und es ist halt so ein okay. Sleeper, was, der geht halt unter. Kein Mensch bekommt den vielleicht mit, den Film. Und deswegen wollte ich den gerne erwähnen, dass ich den schon irgendwie ganz cool fand, aber jetzt nicht irgendwie in meiner Top 10 wäre oder so. The Art of Self-Defense, ja. Genau, und ansonsten habe ich nur noch, glaube ich, Highlights zu nennen. Ich weiß nicht, was bei dir noch so kommt. Nachdem ich jetzt, ich habe jetzt Angst, dass ich irgendwas vorweggreife nochmal bei dir, nachdem ich das mit Systemsprenger jetzt schon gemacht habe. Also ich hatte vielleicht noch den letzten Jim Jarmusch-Film, The Dead Don't Die. Den habe ich nicht gesehen. War der wirklich gut? Weil, also ich weiß es nicht. Das ist nicht okay. Also ich verstehe, worauf der Film hinaus wollte, aber es ist halt, also ich finde, so ein Film muss halt trotzdem irgendwo unterhaltsam sein und der war zu sehr auf Meta gebürstet für mich. Okay, okay. Es ist halt eine tolle Besetzung immer. Ja. Jim Jarmusch mag ich eigentlich. Bill Murray, Adam Driver, so hätte ich schon Bock drauf gehabt. War auch sowas, wo ich es einfach nicht hingekriegt habe. Der lief auch so 2-3 Wochen und ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt fast mal sagen, viel hast du nicht verpasst. Okay. Es wirkte eher so, wie als würde er jetzt halt sich entscheiden, okay, jetzt machen wir halt einen Film, komm, lass ein bisschen Spaß haben. Wir machen den Film. Und die Story finden wir so on the go irgendwie raus. Also, ich weiß nicht. Also wie gesagt, sehr Meta über Zombies und Apokalypse und passieren auch ein paar komische, also die ganze Zeit passieren komische Sachen, die vierte Wand wird durchbrochen regelmäßig, aber auf eine nicht sehr witzige Art und Weise, würde ich sagen. Okay, also fühlt sich erzwungen eher an. Ja, genau. Ja, das ist schade, das ist manchmal, das ist auch vielleicht einfach ein bisschen zu beliebt geworden, dieses Metaprinzip und mit dem Zuschauer direkt zu interagieren und nicht indirekt durch die Geschichte. Ja. Und manchmal funktioniert das halt nicht, das kann schon sein. Also Jim Jarmusch mag ich grundsätzlich wirklich gern, aber fühlt auch nicht, also ist auch nicht jeder von seinen Filmen ein Highlight, das stimmt schon. Und ich würde dann gern noch über die Ein Junge kehrt zurück Trilogie, die wir dieses Jahr unabsichtlich bekommen haben, reden. Und zwar sind es die Filme Ben is Back, Beautiful Boy und Der verlorene Sohn. Ich habe sie alle drei nicht gesehen, oh okay. Gott. Also Ben is Back und Der verlorene Sohn, also Ben is Back war furchtbar mit Julia Roberts. Ah, das ist auch mit dem, wie heißt er, Lucas Hedges, ne? Genau. Ja, genau. Der war super furchtbar. Da geht es um einen Jungen, der drogensüchtig ist und dann zu Weihnachten überraschend nach Hause kommt und dann nimmt die Mutter ihn doch wieder auf und dann stehen eines Tages irgendwie Drogendealer vor der Tür und rauben das Haus aus und die Mutter muss dann irgendwie ihren Sohn aus der Scheiße reiten. Mhm. Sehr, sehr, sehr, sehr klischeehaft. Also ich glaube, okay. Der Vater von Lucas Hedges hat Regie geführt. Ah, ja, ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ja, das Screenplay genau. Geschrieben. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also Julia Roberts, ein gutes Julia Roberts. Mhm. Die hat ein paar schöne Szenen. Lucas Hedges spielt gut, aber... Ist ein guter Schauspieler, ja, absolut. Aber Ben is Back, richtig furchtbarer Film. Okay, okay. Also Beautiful Boy war da schon besser. Was war denn das nochmal? Mit Timothy Chalamet und Steve Carell. Ah, ja, ja, genau, wo der Junge drogensüchtig ist oder so. Ja, genau, eben. Genau, ja. Und die beiden müssen auch wieder zusammenfinden. Mhm. Den fand ich deutlich besser. Der war auch irgendwie emotional. Der hat besser funktioniert von der Story her. Mhm. Und Steve Carell ist ein unterschätzter Schauspieler, was Drama angeht. Also absolut, er kann das wirklich gut. Absolut. War eben auch in Weiß. Hat er Donald Rumsfeld gespielt. Okay. Da war er zwar witzig, aber ein super Schauspieler, absolut. Und dann der dritte Film, Der verlorene Sohn, Lucas Hedges in der Hauptrolle. Mit Russell Crowe. Mit Russell Crowe, ja, genau. Ja, dann weiß ich auch, was das ist, ja. Da geht es eben um, das ist tatsächlich eine wahre Geschichte, da geht es um einen Jungen, der in so ein christliches Umerziehungscamp kommt, weil er eben homosexuell ist und seine Eltern es rausfinden. Und was ja wirklich eine Prozedur ist, die nicht irgendwie jetzt weit entfernt oder sonst was ist, sondern das, also ich glaube, das hat man das nicht erst dieses Jahr jetzt auch offiziell in Deutschland verboten? Ja. Wenn du überlegst, 2020 oder 2019 haben sie es vielleicht noch gemacht. Ja. Ist ja lächerlich, dass es jetzt erst offiziell verboten wurde, sowas zu tun. Also. Das stimmt. Also Der verlorene Sohn, definitiv der beste Film von den dreien. Mhm. Was der Film macht, er erzählt relativ unaufgeregt von diesen ganzen Ereignissen. Mhm. Also es basiert auf der Buchvorlage eben von dem Typen, der das Ganze erlebt hat, der auch die Hauptfigur in dem Film ist. Und man sieht, also man bei solchen Filmen erwartet man ja immer diese mega heftigen Szenen, wo Kinder geschlagen werden oder was weiß ich. Es gibt natürlich auch solche Szenen, aber sie hätten definitiv effekthascherischer rüberkommen können, als sie es tatsächlich in dem Film tun. Und es funktioniert wirklich grandios. Mhm. Also wirklich guter Film, wer sich dafür interessiert. Auch Nicole Kidman und Russell Crowe, die sind ja die Eltern, glaube ich. Genau, ne? Genau. Mhm. Ja, das ist eben war auch wieder so ein Film. Also hätte ich, glaube ich, auch gerne gesehen. Es ist dann einfach mal, irgendwann kriegt man es auch nicht mehr hin, alles zu gucken. Es gibt zu viel Content auch, kann man das einfach mal grundsätzlich sagen. Es gibt mittlerweile zu viel. Also ist ja einerseits irgendwie ein Luxusproblem, aber wenn man dann wirklich irgendwann schon ein schlechtes Gewissen hat, dass man so viele tolle Sachen nicht gucken kann, weil man einfach nicht die Zeit findet, vielleicht ein bisschen weniger Sachen und dann dafür, dafür streichen wir dann irgendwie sowas wie Transformers gibt es halt einfach gar nicht mehr oder Bad Boys for Life oder so. Das muss halt dann einfach gar nicht mehr sein. Ja, die inoffizielle Trilogie finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Die kamen innerhalb kürzester Zeit alle diese Filme raus und es ging halt immer um einen Sohn, der irgendwie von der Familie verstoßen wird oder zurückkommt. Das ist, weiß ich nicht. Du hast sie alle gesehen, nicht schlecht. Ich habe es keinen einzigen erwischt davon. Aber immerhin kannte ich sie alle. Ja. Lucas Hedges und vor allem zweimal auch Lucas Hedges. Ist ja auch lustig, dass er dann so prädestiniert für in dem Jahr dafür war. Was ich ansonsten habe ich auch noch so ein, zwei Sachen, das sind meine absoluten Favorites. Ich kann nicht einen klaren Platz 1 benennen. Ich nenne jetzt einfach einen von denen mal. Und zwar Der Leuchtturm. Den habe ich leider nicht gesehen. Phänomenal. Ist auch das einzige Mal oder das erste Mal für mich jetzt gewesen, dass ich wirklich in eine andere Stadt gefahren bin, um diesen Film zu erwischen. Das mache ich sonst nicht, weil sonst denke ich mir, ja gut, habe ich halt Pech gehabt. Scheiße. Und da ich hatte so Bock drauf und wirklich lag hauptsächlich daran, dass der Regisseur halt vorher The Witch gemacht hat und ich The Witch schon so geil fand. Und mir dachte, okay, ich muss den sehen. Und Robert Pattinson ist für mich eh der Schauspieler fast des Jahres, muss ich sagen. Weil das wirklich jemand ist, der seine Karriere so stark gerade gedreht hat oder in den letzten Jahren schon gedreht hat. Ich habe Good Time letztes Jahr immer noch nicht gesehen, den würde ich gerne sehen. Aber eben dieses Jahr, sowohl in High Life als auch in dem jetzt. High Life natürlich nicht so ein toller Film, aber er selber finde ich als Schauspieler wirklich, wirklich gut. Und ich habe ihn einen langen Podcast dazu gemacht, deswegen brauche ich das nicht weiter ausführen, was an Leuchtturm alles toll ist. Ich kann mich eben nicht so ganz entscheiden, ob das jetzt mein Highlight des Jahres ist, weil ich habe noch zwei andere, die auch noch, und auch Das schönste Paar war für mich ein großes Highlight, aber das wäre eben so einer von denen gewesen. Ich weiß nicht, was bei dir jetzt noch so Systemspringer war, als deine Eins. Ja. Haben wir deine Zwei und Drei und so alle schon gehabt? Nee. Ja, okay, dann nimm mal einen wahrscheinlich. Also ich glaube, wir sind uns einig bei manchen Sachen. Ich würde ganz gern noch meinen Platz 5 sagen. Okay. Und zwar ist es Shazam, Ausrufezeichen. Habe ich nicht gesehen. Das ist sehr schade, weil das war, glaube ich, der unterhaltsamste Kinobesuch, den ich jemals hatte bisher. Uiuiui, das ist ein großes Lob. So unfassbar witzig. Ich weiß nicht, ob es an meiner Begleitung auch lag oder ob wir uns da gegenseitig reingesteigert haben. Ja, es hilft schon. Lustige Filme hilft immer in Begleitung zu sehen, finde ich generell. Das dieser Film, der war so unerwartet witzig. Die Story, okay. Ah, ja. Aber er war, also der war da war also selbst ironisch auf seine eigene Art und Weise, nicht diese Marvel-Dings, sondern da hat er seine ganz eigene Stimme gefunden. Die Hauptdarsteller haben halt richtig gemerkt, wie viel Bock die auf das Ganze haben. Ja. Und es war einfach ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Also selbst du als DC-Hasser. ja, hatte ich auch. Also ich hatte auch nicht den Film bewusst nicht geguckt oder so, weil der tatsächlich mal anders als die anderen DC-Filme aussah. Also ich wäre schon offen dafür gewesen, es hat sich einfach nicht ergeben. Aber ich mag auch den Regisseur, ich weiß den Namen leider gerade nicht. Aber der macht zwar nicht meistens nicht Filme, die mich interessieren, weil der, glaube ich, macht auch, die Annabelle-Filme sind, glaube ich, auch von dem. Mhm. Deswegen kommt auch in Shazam angeblich mal irgendwo, die Annabelle-Puppe liegt mal irgendwo in einem Regal oder so. Vielleicht. Aber was ich an dem cool finde, der hat bis heute einen YouTube-Channel und den hatte er ja schon, bevor er Fame war. Und der redet halt immer noch so über seine Art, wie er diese Filme macht. Und so, das finde ich irgendwie sympathisch, dass er einfach so eine gewisse Transparenz da mit reinbringt in dieses Hollywood-System. Und deswegen, also sah schon lustig aus, Shazam, absolut. Also war einfach dann nicht, also die Priorität war nicht hoch genug, um es wirklich dann hinzukriegen. Man muss ja dann doch immer ins Kino gehen. Und klar, mit Begleitung ist man dann nochmal motivierter. Aber eben, ich glaube, an dem Tag, wo du gegangen bist, hatte ich auch einfach keine Zeit oder es ging nicht. Und dann hat sich für mich auch kein anderer Zeitpunkt ergeben, wo ich den dann angucken wollte. Weil ich auch wirklich niemanden kannte, den sonst sehen wollte. Hm. Und das ist jetzt nicht ein Film, wo man unbedingt vielleicht alleine sich reinsetzt. Also, ja, das stimmt. Ja. Das war deine 5. Mhm. Ja. Was ist, 4 hatten wir schon? 4 hatten wir schon. Dann die Nummer 3. Ja. Wäre The Farewell. Ja, habe ich ja auch noch unter den Besten stehen. Nicht unter meinen absoluten Highlights, aber doch einer der stärkeren Filme des Jahres. Absolut. The Farewell war von Lulu Wang, um auch meine weibliche Regisseurin hier auch ganz klar zu nennen, weil die Oscars das ja scheinbar vergessen, dass es weibliche Regisseure gibt. Ich habe gestern gelesen, warum ist The Farewell gar nicht? Ist nicht beste Regie nicht nominiert, nicht bester Film, wo du halt echt denkst, Awkwafina ist nicht als beste Hauptdarstellerin nominiert. Gott. Das ist so verarsche einfach. Ich glaube, nur bei Drehbuch vielleicht. Das ist eh die besten Kategorien mittlerweile, sind die Drehbücher. Ich glaube, da ist er vielleicht mit drin, aber ich weiß es gerade nicht sicher. Wow. Ist wirklich übel. Aber Joker 11-mal? Ja, das meine ich. Und das ist das, was ich meine. Du kannst doch Joker auch immer noch dann 7 Nominierungen geben, aber dann bring doch ein bisschen Variation rein, was das Kinojahr geboten hat. Und The Farewell ist auch einfach eine coole eigene Geschichte, ja. Ist was ganz anderes mal. Ich habe generell gestern gelesen, oder vorgestern, in 92 Jahren Oscar-History wurden nur 5 Frauen jemals für beste Regie nominiert. Ach, insgesamt. Was. Und da sind dann schon Sachen wie Catherine Bigelow schon dabei, die gewonnen hat. Aber 5. Das ist absurd. Und in dem Jahr gab es starke Filme von Frauen. Ja. Eben unter anderem Lulu Wang mit The Farewell war wirklich ein guter Film. Auch wieder so ein Film, der einfach eine Atmosphäre hatte, die einfach ja, super interessant war. Das war einfach so ein warmherziger, emotionaler, schöner Film. Ja. Man ist da einfach drin gesessen und dabei auch noch so kreativ inszeniert irgendwie. Ja. Also die Story, wenn man die hört, und es wirkt, also die Story ist, es geht um eine chinesische Familie. Ein Teil lebt in den USA, unter anderem eben der Charakter von Awkwafina. Mhm. Und es stellt sich raus, die Oma in China hat Krebs. Die Familie entschließt sich dazu, der Oma das zu verheimlichen, dass sie bald sterben wird, ein paar Monaten. Mhm. Und sie veranstalten eine Fake-Hochzeit. Genau. Um quasi, damit jeder nochmal die Oma sehen kann. Aber selbst dann will man es eben nicht sagen. Alle sollen vorbeikommen, aber eben nur unter diesem Vorwand. Und Awkwafina ist eben die Hauptfigur, eine junge New Yorkerin oder so. Und für sie ist es halt schwierig, sie liebt ihre Oma wirklich und für sie ist es halt sehr schwierig. Wie soll sie das hinkriegen, dass sie jetzt dort zu Besuch kommt und das nicht sagt? Und wirklich mal ein Film, wo auch das so passt, dieses Wort warmherzig. Das ist so ein warmherziger Film. Diese ganze Familie, also ich glaube, das, was für mich nicht ganz funktioniert, war, dass manche Nebenfiguren wenig Persönlichkeit kriegen. Also der Film ist schon sehr fokussiert auf die Oma und auf sie. Ja. Und das sind schon die primären Figuren. Und vielleicht hätte ich mir sogar bei dem Film mal gewünscht, dass er nochmal 20 Minuten länger ist und ich dafür ein bisschen mehr auch zu ihren Eltern erfahre, weil die haben ja auch einfach auch eine sehr direkte Bindung eigentlich, weil es ist ja teilweise, ist ja die Mutter ihres Vaters. Und das geht so ein bisschen vielleicht unter, aber trotzdem hat der Film so viele schöne Stellen und auch einfach diese Oma ist wirklich, also wer mehr aus dem Film rauskommt und sagt, er liebt Nein-Nein nicht danach. Nein-Nein, diese Oma ist einfach so großartig. Die feiere ich einfach mit ihrem Ha-Ha, mit ihren Geräuschen auch immer. Die ist einfach großartig, wirklich. Und es ist eine wahre Geschichte, wirklich. Und scheint in China generell scheinbar so ein bisschen so ein kulturelles Phänomen zu sein, dass man eben Leuten oft schwere Krankheiten verschweigt, wenn man sagt, okay, das bringt nichts, weil geheilt werden kann die Person nicht mehr, warum soll sie sich jetzt damit grämen und dann belastet werden die letzten Monate ihres Lebens. Und ja, eben ist ein Film, der witzig ist und tragisch, komisch und auch traurig auch wirklich teilweise ist und wirklich bewegt. Ja. Also wirklich ein schöner Film. Also war für mich jetzt nicht irgendwie super perfekt oder so, aber war ein Film, wo ich richtig froh war, ihn gesehen zu haben. Und das war wirklich was anderes. Ja, das war ein Debütfilm. Das also näher mit dem Debütfilm an Perfektion, finde ich, kann man nicht. Ja. Ja, in Awkwafina habe ich auch keine Bindung jetzt zu. Ich habe auch nicht diesen Ocean's 8, glaube ich, gesehen, wo sie mit drin war. Ich kannte sie vorher auch nicht. Eben, und auch tolle Schauspielerin, hat sie toll dargestellt. Und aber, also die Oma war wirklich für mich, hatte ich so dann ins Herz geschlossen. Naina ist wirklich, sie ist so lieb einfach. Nee, wirklich toller Film. Und schade, dass sowas dann immer dann untergeht an solchen Stellen. Aber immerhin bei den Golden Globes nicht. Ich glaube, Awkwafina hatte ja sogar gewonnen, beste Hauptdarstellerin. Und ja, aber das ist ja auch das Tolle bei den Oscars, was man dann auch noch sagen muss, wenn jetzt manche sagen, ja, aber vielleicht war er halt nicht so gut wie die anderen Filme. Das Tollste ist immer, die Kategorie bester Film können bis zu 10 Filme nominiert werden und dieses Jahr sind es 9. Hm. Und du dich dann erst recht fragst, wollt ihr mich verarschen so? Ja. Dann nominiert ihn doch wenigstens, dann gewinnt er halt nicht. Aber dann ist es, dann kriegt so ein Film auch eine Plattform und wird auch wird bekannter für Leute, die halt sonst sich nicht mit Filmen intensiv beschäftigen. Und das finde ich halt dann immer so nervig einfach bei den Oscars. Das stimmt. Das war jetzt dann Platz 3, ne? Ja. Okay, ich hätte da was anderes vermutet. Weil ich glaube, ich nehme sehr an, dass wir den beide auf der Liste haben. Parasite, wo landet der bei dir? Er ist auf meinem Platz 8. Auf deinem Platz 8? Oh mein Gott, ich hätte so viele. Also für mich ist es einer der stärksten Filme des Jahres. Ich habe mir halt die Frage gestellt, welchen Film würde ich mir jetzt ohne zu zögern sofort nochmal anschauen? Und Parasite nicht? Oh Gott. Ich würde sonst, also natürlich würde ich mir wieder anschauen, aber ich habe halt Filme davor, die würde ich mir eher anschauen als Parasite. Okay, krass. Also ich habe Parasite wirklich gefeiert von Bong Joon-ho oder oh Gott, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Hat er schon einige Filme gemacht. Snowpiercer mochte ich zum Beispiel gar nicht, witzigerweise. Nein. War überhaupt nicht mein Geschmack. Ich dachte, Snowpiercer ist so ein 0815 Action Chris Evans. Das war nicht, das stimmt. Und dann habe ich den Film gesehen und war so positiv überrascht. Ja. Unfassbar. Also speziell war der auf jeden Fall. Das kann man dem auf jeden Fall lassen. Aber irgendwie hat der mich nicht gecatcht. Aber dann hatte ich von Parasite so viel Positives gehört. Und ähnlich vielleicht wieder wie bei Joker, wo man dann denkt, der Hype ist jetzt schon ganz schön krass. Aber der konnte dem standhalten. So Parasite, ich finde es auch geil, wie viel der nominiert ist. Und der soll auch alles gewinnen, du. Ich finde den Film, der ist einfach so geil. Weil der auch, also der hat mich wirklich auch, also ist jetzt auch nicht mein Gedanke, weil irgendwie, glaube ich, war eine der Kritiken, als er die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, war irgendwie so die coolste Goldene Palme seit Pulp Fiction. Ich habe mir dann auch ein Pulp Fiction erwartet, aber sowas von null, also keine Ahnung. Das nicht, aber ich finde, der Spirit ist schon so, es fühlt sich so richtig, so energiegeladen. So manche Filme haben einfach so, der Film kommt einfach keine Sekunde zum Stehen und der hätte für mich auch eine Stunde länger gehen können. Der wechselt auch permanente Genre irgendwie. Ja, das war eben. Das dieses mal lustig, mal dann wirklich sozialkritisch fast schon. Das war mir manchmal ein bisschen zu on the nose. Ach so, echt. Aber das mit dem Regen zum Beispiel fand ich toll. Das mit dem Regen, klar, aber dieses. Das war großartig. Diese Rede von dem. Dieser Geruch von armen Leuten. Echt? Ich weiß auch, also, auch was mich total bis zum Ende dann gecatcht hat, weil es halt einen Payoff immer gibt. Das ist das Tolle bei dem Film, dass das, also es gibt immer Setup und Payoff. Es ist nie das, was ins Leere läuft. Und eben auch wieder südkoreanischer Film, Südkorea, man muss wirklich, die Filme aus diesem Land sind so krass, also es gibt so viele starke Filme, du hast jetzt auch eben Burning genannt. Generell gibt es ein paar tolle Klassiker wie Oldboy aus dem Land. Also Südkorea, fast jedes Jahr kommt da irgendwas raus, wo ich sagen muss, richtig, richtig gut. Und gerade eben, wie du sagst, dass die dieses Genre so vermischen, so, das ist nicht nur ein Thriller ist, sondern der ist auch witzig. Das ist ein Heist-Movie zwischendrin. Zwischendurch hat er kurz auch horrorartige Elemente, wo du plötzlich nicht weißt, wo geht's jetzt lang, was ist denn jetzt los? Auch ein Film, den ich überhaupt nicht vorhersagen kann bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Also was zum Teufel passiert hier? Das ist komplett strange einfach. Also das war für mich schon wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Aber ja, einen habe ich noch, aber ich weiß nicht, was du jetzt noch hast. Also ich dachte, den haben wir vorhin vorbei. Wir müssen auf jeden Fall über zwei Filme müssen wir noch schnell reden. Ja. Das ist mein Platz 7, wäre Midsommar. Das ist meine andere Nummer, die ich eventuell auch auf der 1 sehe. Okay, dann reden wir vielleicht mal kurz über meinen Platz 6. Das wäre Marriage Story. Habe ich auch noch hier stehen. Stimmt, sorry, den habe ich nicht erwähnt. Den habe ich auch wirklich ein so guter Film. Ich wusste nicht, wo ich den einordnen soll in so einer Liste. Ich hoffe tatsächlich, dass Adam Driver den Oscar gewinnt. Ja, ich find, er hat ihn auch verdient. Joaquin Phoenix spielt Joker gut, aber ich finde eine Rolle wie den Joker, wie Joaquin Phoenix ihn spielt, es ist einfacher. Es ist halt flashy. Kannst halt viel machen. Du kannst dich als Schauspieler voll reinschmeißen, denke ich. Und Adam Driver spielt so subtil, wenn er in diesen paar Sekunden, wo er mal die Kontrolle verliert. Ja, diese eine Szene gibt es natürlich, wo sie beide wirklich völlig ausflippen, aber also dazwischen ansonsten ist es Adam Driver ist Scarlett Johansson. Ja. Der Film, der ist so unterhaltsam, der ist so witzig. Also ganz aber auch tragisch. Also für mich auch wirklich an vielen Stellen sehr, sehr tragisch. Ja, also weil sie beide, oh Gott, ich habe mich so aufregen müssen, den ganzen Film. Weil, also es gibt ja immer diese Schlacht zwischen den Anwälten und dann kommunizieren nur noch die Anwälte miteinander und dann gibt es aber wieder diese Szenen, wo man merkt so, dass sie sich eigentlich noch lieben, sie aber beide nicht über ihr eigenes Ego springen können und ja, und das ist vielleicht auch nicht mehr die Liebe ist, die es halt mal, die sie mal am Anfang gefunden haben oder wie sie interpretiert haben. Also ich fand auch, dass der Film unglaublich realistisch so Beziehungen darstellt. Also das ist eben nicht, es gibt so viele Filme über so krasse Zerwürfnisse und dann schreit man sich an und schlägt sich noch am besten ins Gesicht und schmeißt ein Glas auf den Boden. Und das alles tut dieser Film nicht und der Film setzt auch nicht, aber der Film setzt auch nicht ein bei einer glücklichen Beziehung, sondern er fängt wirklich an, sobald die Trennung losgeht und wo man merkt, okay, es passt nicht mehr. Ja. Und auch wieder ein Film, der, finde ich, das so toll hinkriegt, dass keiner der beiden schuld ist, obwohl man ja, also der Film ja sogar so Sachen einbaut wie, er hat eine Affäre. Oh, man denkt, also man hasst Scarlett Johansson. Während des Films, kurzfristig, hasst man sie einfach mal. Einfach, weil sie Dinge tut, wo man denkt, warum? Warum aber muss es jetzt so kompliziert machen? Das stellt sich natürlich später raus, warum und wie dass sich das dann weiterentwickelt, ändert sich die Perspektive wieder. Aber genau. Das ist, wirklich. Nee, und wo man auch das trotzdem nachvollziehen kann. Also wo man auch manchmal findet, das ist jetzt irgendwie ein bisschen uncool von ihr und das muss jetzt nicht sein. Aber dann macht er auch wieder was. Genau, dann macht er auch wieder was. Du sagst, Alter, warum? Also auch wo er den Jungen da mit Halloween durch die Gegend schleift und denkt, ich weiß, warum du das jetzt gerade tust und ich kann das so gut nachempfinden, dass du diese Zeit mit diesem Kind noch haben willst und verbringen willst. Aber du musst dich, glaube ich, einfach damit anfreunden, dass sich Dinge jetzt ändern und dass Dinge jetzt anders werden. Und das ist, glaube ich, so, der Film stellt es so menschlich dar, wie schwer das für beide ist, damit klarzukommen. Und also wirklich, wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und also mich hat er wirklich bewegt, wirklich berührt. Ich war mir selber nicht sicher, eben, ob das irgendwie selber daran liegt, wenn man irgendwie Scheidungskind ist in dem Sinne, wobei das bei mir eben gar nicht dramatisch ablief oder irgendwas, sondern dass ich auch mit meinen beiden Elternteilen guten Kontakt habe. So viel persönlichen Insight mal an der Stelle. Aber vielleicht habe ich deswegen, also für mich hatte der Film auch wirklich, hat das so gut gecaptured, dieses, wie kompliziert das ist, das hinzukriegen. Auch bis zum Ende, also auch als getrenntes Paar zu sagen, eben, wir funktionieren immer noch und wir respektieren uns immer noch und vor allem für dieses Kind müssen wir das irgendwie hinbekommen. Und eben, ich finde sie beide wirklich gut. Ich finde auch ihre Nominierung völlig verdient, weil da ja auch Scarlett Johansson auch jemand ist, der oft kritisiert wird, von wegen eben so mit, hey, Ghost in the Shell Casting und so und was soll das. Ich kann es ihr nicht vorwerfen, dass sie wirklich versucht, alles Mögliche zu spielen und das auch wirklich meistens gut hinkriegt. Und gerade in einem Jahr, wo sie im erfolgreichsten Film aller Zeiten mit dabei ist, dann trotzdem sowas zu machen wie A Marriage Story oder was wir jetzt dann auch in der Woche im Kino haben, Jojo Rabbit, dass sie wirklich so unterschiedliche Sachen spielt und dann nicht, auch neben ihm nicht untergeht. Adam Driver ist großartig, absolut. Ja. Aber die sich da wirklich nichts schenken, die beiden. Die sind so gut einfach. Ja. Auch die Nebenrollen. Also jeder. Ja, Laura Dern ist so Hammer als Anwältin. Mein Gott. Und auch Ray Liotta, der diese wirklich kleine, eher komödiantische Rolle hat. So, when they start from a place of crazy and we start from a place of reasonable, we end up somewhere between reasonable and crazy. So, mega gut einfach. Ja. Ah, starker, richtig, starker Film. Ich wusste nicht, wie ich den sonst einordnen soll. Also ganz, ganz toller Film. Ja. Also, mir fiel wirklich das Kategorisieren von 1 bis 10 für mich. So schwer dieses Jahr. Es ist ein starkes Kinojahr einfach. Ja. Kino oder ein Filmjahr. Ja, das ist ja in dem Fall Netflix. Ja. Also eben und nicht jedes Jahr ist so. Das werden wir, glaube ich, vor allem merken, wenn wir über die Besten des Jahrzehnts sprechen. Da gibt es Jahre, die echt schwach sind, muss ich sagen. Aber hier 2019 war wirklich top. Also da fällt es mir auch so schwer. Und ja, mein ansonsten Platz 1, 2 bis 3, keine Ahnung, ich kann das eben nicht einsetzen, ist bei mir eben, was du erwähnt hast, Midsommar, der bei dir, glaube ich, bei 7 ist. Oder was? 7 war es, ja. Ich finde den Film so fucking schön, einfach Midsommar. Ja, es ist so, ist einer der schönsten Filme, glaube ich, die ich je gesehen habe. Die Kamera, wie das alles aussieht, wie das inszeniert ist. Ich finde auch Florence Pugh unglaublich gut. Ich finde es toll, dass sie jetzt für Little Women wenigstens nominiert ist, nachdem Midsommar einfach für nichts nominiert ist. Mhm. Also, wenigstens beste Kamera. Der Film sah so hammer aus. Und er hat einfach keine einzige Nominierung. Aber immerhin die Schauspielerin für einen anderen Film, obwohl sie auch in Midsommar wirklich gut ist. Mhm. Und ja, also habe ich auch einen langen Podcast dazu gemacht, deswegen brauche ich da eigentlich nichts wiederholen. Aber auch ein. Also, ich habe halt letztes Jahr Hereditary schon hart gefeiert. Da warst du ja, glaube ich, eher nicht so begeistert. Absolut kein großer Fan von. Und für mich ist es. Also, Ari Aster ist auch so jemand. Der spielt bei mir jetzt innerhalb von 2 Filmen in der Liga mit, wo ich das selber nicht gedacht hätte. Also egal, was der als nächstes macht, ich gucke mir das an, weil der eine ganz eigene Art hat, auch an diese Geschichten ranzugehen. Klar, jetzt beides Male Horrorfilme. Auch mal interessant, ob der ein anderes Genre dann irgendwann mal bedienen wird. Aber der kann auch, also wenn er so seine Filme macht, kann der auch gerne jetzt die nächsten 10 Jahre das Horrorgenre dominieren. Ich glaube, er meinte, er will das nächste eine Komödie machen oder so. Kann ich mir aber auch vorstellen. Und er hat schon 10 Drehbücher irgendwo in irgendwelchen Schubladen liegen. Ja. Kann ich mir absolut vorstellen, weil Midsommar auch bizarr witzig manchmal fast schon ist. Also, ja, also, aber ich weiß nicht, was ich zu dem noch sagen soll, was nicht schon gesagt wurde. Marriage Story haben wir eben gar nicht, hatte ich gar nicht einen Podcast zu gemacht. Aber das, von meiner Seite waren das auf jeden Fall alle großen Highlights dieses Jahr. Aber was hast du noch? Dann sage ich noch meinen Top 2 Spot. Mhm. Das wäre Leid und Herrlichkeit von Almodovar. Ja, genau. Ist auch, glaube ich, auch nominiert, ne? Bester fremdsprachiger Film, bester Hauptdarsteller und bester, ich glaube, bei Film auch Pain and Glory ist auch Best Foreign Language nominiert. Also wirklich, ich habe keinen Zugang zu dem Film gefunden, ich sag's ehrlich. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch nicht, also ich kann überhaupt nicht den Film jetzt kritisieren oder sowas. Ich weiß nicht, wieso manche Filme, da findet man vielleicht, also ich finde, ich habe keinen Zugang gefunden, obwohl ich manche Filme von Almodovar wirklich gern mag. Also. Das war wieder so ein Film, wo man einfach drin saß. Also ich muss sagen, ich war da an einem regnerischen Tag, war ich im Kino und dann saß ich in dem bequemen Sessel und dann lief da dieser Film mit dieser warmen Atmosphäre irgendwie. Das ist absolut, die Farben sind immer so toll bei dem, das strahlt ja alles von der Leinwand runter und wie irre. Das war ein Film, also hätte der die Länge von Once Upon a Time in Hollywood gehabt, ich hätte kein Problem damit gehabt. Ja. Das war einfach ein Film, man saß eben drin und die Atmosphäre war da und die Geschichte, also die Charakter, also der Hauptdarsteller war interessant, die Geschichte war interessant. Ah, ich weiß nicht, es war einfach ein richtig schöner Film, würde ich mir jederzeit einfach wieder angucken. Ich glaube, ich bin einfach nicht so der große Antonio Banderas-Fan und ich meine damit nicht, dass er ein schlechter Schauspieler oder sowas ist. Also klar hat er früher in seiner Karriere stand er halt für wirklich nicht so tolle Filme, als er noch so als Sexsymbol gecastet wurde für Zorro und solche Sachen damals. Aber ich glaube, dadurch ein bisschen habe ich ihn halt auch auf dem falschen Fuß kennengelernt als Schauspieler. Und vielleicht kann ich mich deswegen nicht mehr so richtig mit ihm als Protagonist identifizieren auch. Also vielleicht, natürlich ist es nicht fair an der Stelle, weil da kann er nichts für, dass er in Pain and Glory spielt, er eine wirklich völlig andere Figur. Und diese Filme haben auch, also es ist auch nicht so, dass der Film nicht, also ich fand auch Elemente sehr, sehr gut. Also vor allem die mit Penelope Cruz als Kind, das macht Almodovar wirklich toll, dass er, er erzählt auch immer so einen richtigen, erzählt er immer so richtiges Epos, aber halt nicht in 3,5 Stunden wie Scorsese, sondern er kriegt das da auch in 2 Stunden hin und macht eine ganz komplexe Welt mit Charakteren auf. Und jede Figur interessiert einen auch. Also es ist auch keine langweilige Figur dabei. Eben. Vor allem diese Schauspieler von ihm, wo ich auch sagen muss, ich habe eine neue Art von Drogenkonsum kennengelernt. Ich wusste nicht, dass man Heroin, glaube ich, ist es so, rauchen kann. Über Alufolie. Ja, war mir nicht klar. Also weil sie auch immer sagen, eine Folie rauchen, war für mich ein neuer Begriff. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin da scheinbar so kinderbuchmäßig unterwegs, dass ich das nicht wusste. Okay. Aber fand das eben sehr witzig, wie sie mit ihrem Röhrchen da, also ich wusste nicht mal, dass das effektiv ist im Konsum, weil die Hälfte verdampft ja nebenbei, wenn du nicht dauerhaft ziehst und so. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber ich wusste, dass das Leute so machen. Nee, also war für mich auch sofort so eine Catchphrase, eine Folie rauchen, fand ich sofort ziemlich gut. Aber ja, also ich kann es verstehen, dass er weiter oben landet. Er landet bei, glaube ich, vielen Listen weiter oben. Es gibt also manche Kunstfilme, da feiere ich die auch hart ab und dieses Klischee, wo man sich am Kinn die ganze Zeit streichelt und sich denkt, oh, wie großartig ist gerade die Mise-en-Scène, mein Gott. Das war eben, bei dem hat es für mich nicht funktioniert. Ich fand eben Leid und Herrlichkeit war eben nicht so ein prätentiöser Kunstfilm, sondern das war halt einfach nur die Geschichte von einem Jungen und einem Mann, der gerade im Leben nicht mehr weiß, wo er ist und sein nächstes Ziel sucht und halt dann irgendwie auch durch eine spät entwickelte Heroinsucht irgendwie geht. Ja, dass er halt auch so später mit anfängt, irgendwie so richtig, baller ich mir als Heroin rein, das ist jetzt mein neues Ding. Also ich fand's, und auch ich, also dieser Schluss in dem Bahnhof, das war schon aber ich verstehe, glaube ich, nicht mal die Szene. Ich verstehe es nicht mal richtig. So, warum? Ist ja, warum ist das plötzlich so Meta dann? Es ist ja offensichtlich Almodovar selbst, um den es geht. Ja, das schon. Also vermute ich, dass es quasi, dass er seinen eigenen Film dreht, was er ja auch irgendwie tut. Ja, was er auch tut. So aber warum bricht er das dann nochmal auf? New York, weißt du? Ja, es war wirklich so in diesem Vibe am Ende so, wo ich mir denke, aber warum? Also warum jetzt auch erst ganz am Ende? Und ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe einfach nicht den Zugang dazu so ganz gekriegt, aber würde deswegen nicht sagen, dass der Film schlecht ist, sondern manche Sachen sind nicht für einen selber. Vielleicht der war vielleicht nicht für mich, der Film. Ich glaube, ich sehe den Schluss so einfach, um dem Publikum nochmal klarzumachen, dass das alles vielleicht nicht ganz so war, wie ihr es gerade gesehen habt. Ja, also sondern klar, dass man halt ja auch seine Film eigene war. Geschichte, das ist seine subjektive Brille auf das Ganze. Nee, klar, vielleicht ist das auch einfach die Botschaft am Ende, aber ja. Vielleicht ist es auch eine andere und ich check's einfach noch nicht. Nee, also ist ja auch schön, es ist auf jeden Fall ein Film, der, glaube ich, auch Spielraum zulässt, bewusst. Und das ist ja auch was ich dann schön finde. Das ist, glaube ich, bei fast allen Filmen, die bei mir so weit oben stehen, sind es immer Filme, die moralisch auch Spielraum zulassen und nicht so dir komplett klar vorbeten, wie du das jetzt zu sehen hast oder zu finden hast. Ja. Also wenn ich gucke, alles, was ich markiert habe, das schönste Paar, Midsommar, Parasite, Der Leuchtturm, das alles lässt, moralischen Spielraum zu und auch interpretativen Spielraum. Und das ist, glaube ich, immer meine Art von Lieblingskino meistens. Also manchmal kann es auch einfach nur eine gute Story sein, die von vorne bis hinten Sinn macht. Aber meistens merke ich so mit den Jahren auch vor allem, dass die Sachen, die so Zwischentöne durchzulassen und eine persönliche Erfahrung für den Zuschauer möglich machen, ja, eben wie auch Marriage Story, wo sich vielleicht jeder was anderes rausziehen kann, je nachdem, wo er gerade im Leben ist und wie er gerade diesen Film sieht. Ja. Also sind das alles für mich sehr, sehr starke Sachen. Ja, was hast du noch? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnt haben? Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also dein Favorite war Systemsprenger, ne? Und dann Platz 2 war jetzt... Leid und Herrlichkeit, Farewell, genau. Burning. Nee, waren auch eben auch wirklich gute Filme. Ich glaube, wir waren uns da aber größtenteils auch einig, auch bei den Sachen, die wir nicht mochten. Und ja, also ich glaube, da ist jetzt für jeden was dabei. Ich bin mir fast sicher, dass nicht alles davon kann, keine Person kann alles davon gesehen haben. Dafür ist es zu viel. Aber deswegen hat man ja jetzt auch schön eine Watchlist, was man noch nachholen kann. Würdest du auch sagen, also der wichtigste Film, den man gesehen haben sollte 2019, war Systemsprenger für dich? Also wo du sagst, den sollte jeder sich mal... Ja. Ja. Nee, war wirklich gut. Und eben, ich bin total auch bei dem Parasite Hype Train dabei. Der hält dem Druck stand für mich. Und Midsommar sowieso, der leuchtet. Ach, es ist so schwierig. Ich kann das nicht entscheiden für mich. Waren alle gut. Glaube ich, gibt es die Blu-ray von Midsommar schon? Nee, kommt jetzt Anfang Februar raus. Okay. Es gibt eine richtig tolle Edition. Ich freue mich auch schon richtig drauf. Mit Blumenkranz. Ist komplett weiß und da ist einfach nur dieses Bild von einem brennenden Bären drauf. Oh, ich dachte, ohne den Film zu spoilern. Hast du dieses Werbedings gesehen mit dem Kinderspielzeug, mit dem Bär in der Cage? Nee. Das ist so ein Werbespot, wo halt Kinder so sagen, it's a bear in a cage, it's a bear in a cage. Oh no. Und man kann es wirklich kaufen. Oh Gott, wie geil. Nee, ich freue mich auf dieses Special. Das ist auch wirklich so ein Booklet, wieder so ein dickes Teil. Mhm. Ich freue mich da schon drauf. Ich glaube, Anfang Februar kommt es raus. Okay. Ist bei Amazon bereits vergriffen beim Vorbestellen, aber ich nehme an, dass da nochmal was nachkommt an Kontingent. Ja, genau. In diesem Sinne, das war's, glaube ich, vom Topfer Podcast. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Gerne. Das ist jetzt das vierte Jahr in Folge. 2015 war der erste, oder? Oder ja. 2016, dann über 2015. Den ersten haben wir mit Niklas zusammen aufgenommen, ja, das waren wir drei. Und dann, glaube ich, immer mit Tobi. Krass, hey. Nicht schlecht. Also so viele Jahre in Folge. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Ja, super. Danke dir nochmal. Und ja, dementsprechend bis zum nächsten Topfer Podcast. Es kommen natürlich dieses Jahr auch wieder viele coole Filme raus. Problem ist auch immer, dass bei uns im Januar dann so viel gedrängt auch nochmal das gute Zeug kommt. Also eben Knives Out, was wir jetzt erst im Januar bekommen hat. Jojo Rabbit kommt nächste Woche raus. Ich werde nicht zu all diesen Sachen einen Podcast machen können. 1917 läuft jetzt, glaube ich, seit heute. Ja. Und dementsprechend, für alle wird es das nicht geben, aber dafür sind ja immer diese Best-of-Sachen am Ende des Jahres gut, weil man nochmal viel zusammenfassen kann, was man selber vielleicht fast verpasst hätte oder die Leute verpasst haben. Ja. Dementsprechend, bis zum nächsten Mal.